Dincer Gücertersch. Unser Deutschlandmärchen. Gelesen von Hasan Hüseyin Taschkin und Simar Poyraz. Vater, Mutter, wohin jetzt mit mir? Wohin mit dieser Geschichte? Das Lied der Nachtfalter, Hanife. Hanife ist mein Name. Ich bin die Tochter der Nomadin Aisha und von Ömer Bey. Ömer Bey, der unter seinem Dach 5 Frauen für den Nachwuchs für seinen Stamm sammelte. Ich werde euch kurz meine Geschichte erzählen, dann meine schwere Zunge meiner Tochter Fatma übergeben. Dincer, mein Enkelsohn, er will es so. Ich war zunächst die Frau des Tabakschmugglers Osman. Seine Leiche wurde eines Morgens in den Hof getragen. Ich weiß nicht, warum er so plötzlich gestorben war. Manche sagten, sein Herz hätte aufgegeben, andere wiederum, man hätte ihn erschossen. Er war tot, und so war ich nicht mehr seine Frau. Ich durfte seinen Körper nicht mehr anfassen. Das wäre für mich als Witwe eine Sünde gewesen. Hanife ist mein Name. Ich bin die Tochter der Nomadin Aisha. Sie kam aus Griechenland, als viele Menschen auf einmal das Land verlassen sollten. Zusammen mit vielen anderen Frauen wurde sie auf einem Pferdekarren auf den Marktplatz des Dorfes gefahren. Es gibt in unserem Glauben eine Regel, die den Männerschwänzen dient. Ein obdachloses Weib zu behüten, ist die Pflicht eines jeden Mannes. Die ersten Männer dieser Frauen waren im Krieg gefallen. Jetzt warteten hier die Nächsten auf sie mit ihren steifen Werkzeugen. Bekam die Möglichkeit, das Gewissen ihrer Schwänze zu beruhigen. Ömer Bey nahm meine Mutter auf. In der ersten Nacht bespritzte er sie mit seinem Samen. Ich wurde in ihrer Gebärmutter zu Hanife. Ich war noch ein kleines Mädchen. Da brachte Ömer Bey 3 weitere Frauen in die Hütte. Meine Mutter hatte keinen Namen. Sie war die Nomadin. Nomadin koche die Wäsche, Nomadin trage das Heu in den Stall, Nomadin rupfe das Huhn, Nomadin zieh die Hose runter. Meine hilflose Mutter lief von morgens bis abends im riesigen Haus Trepp auf und Trepp ab. Ihr weißes Kopftuch rutschte immer vom Kopf auf die Schulter. Sie war eine Fremde unter allen. Sie war die morsche Stufe der steilen Treppe. Bald war ich selber reif, um das Schicksal meiner Mutter zu teilen. Osman Bey kam und nahm mich mit. Ich wurde sein Weib, sein Spucknapf, einfach so. An einem kalten Morgen war ich auf dem Weg zum Dreschplatz. Die Nachbarin rief mir hinterher: »Hanife, deine Mutter soll schwer krank sein. Sie soll nur noch liegen.« Ich ließ alles fallen und rannte zum Elternhaus. Die zweite Frau des Hauses empfing mich am Tor, das zum Hof führt. »Schön, dass du da bist. Jetzt kannst du ihr bitte sehr den Hintern abputzen«, murmelte sie abwertend und spuckte mir vor die Füße. Ich habe das überhört, ich wollte nur meine Mutter sehen. Sie lag in ihrem Bett, die Frau, die mit ihrer großen Statur Berge versetzen konnte, lag wie ein abgestochenes Kalb auf dem Boden. Eilig kochte ich eine warme Suppe für sie. Sie konnte nur noch Tropfen schlucken, die Suppe rann von ihrem wunden Mund hinunter auf den Hals. Gegen Abend ging ich nach Hause. Meine Tränen überfluteten den staubigen Weg. Im Treppenhaus wartete der Schwiegervater. »Wo warst du den ganzen Tag? Wer soll die ganze Arbeit am Dreschplatz erledigen, wenn nicht du?« raunzte er mich an und schlug den Lehmkrug auf meinen Kopf. Das war sehr großzügig von ihm. Die Tritte danach spürte ich nicht mehr. Mein Mann Osman Bey schlachtete das Schaf im Stall und wickelte mich in sein Fell. Ich war mit dem ersten Kind schwanger, das wussten alle. Gott ist groß, ihm ist nichts passiert, das war mein einziger Trost. Nach 3 Tagen musste ich wieder mit aufs Feld, Das Heu musste auf den Anhänger geladen werden. Ich hörte aus der Ferne wieder die Stimme der Nachbarin. »Hanife, deine Mutter wurde in die Stadt zu einem Gesundheitszentrum gebracht. Ihr soll es elend gehen.« Ich lief zur Stadt zu Fuß, 3 Stunden. Ich ging die Treppen des Gesundheitszentrums hoch und fragte jeden nach ihr, der mir begegnete. Der Oberarzt sagte mit seinem arroganten Blick, dass meine Mutter sofort nach der Einweisung gestorben sei. »Wo ist sie?« fragte ich mit zitternder Stimme. »Sie hatte keine Geburtsurkunde, deshalb hat man sie auf einem der Friedhöfe begraben. Ja, auf welchem, das kann ich Ihnen aber jetzt nicht genau sagen.« Meine Tränen überfluteten den eisigen Boden. Wenn man mir nur gesagt hätte, wo sie liegt. An ihrem Grab ein paar Suren aus dem Koran lesen, für sie beten, um Erlösung bitten. Selbst diesen letzten Dienst hat man mir verweigert. Meine Mutter kam aus der Fremde. Wenn deine Wurzeln nicht derselben Erde angehören, bist du verdammt. Den Strick nimmt dir keiner mehr vom Hals. Du musst ihn bis zu deinem Ende tragen. Du hast nicht mal das Recht, am Grab deiner Mutter die Suren zu lesen. Die Suren, die ihren Geist erlösen sollen. Nicht einmal das darfst du. Das Lied Anatoliens. Es gab ferne Dörfer, das wusste ich vorher nicht, von Nebelschleiern überwacht. Mit dem rechten Flügel habe ich sie berührt, die Seele ist nun ein zügelloser Wind. Ich sah die Frauen dort, sehnsüchtig nach ihren Männern. Ich sah die Kinder, ihre Drachen vom Himmel geholt, bis zu den Knien im Schnee, im Matsch. Ich sah die Häuser, mit hängenden Köpfen, den abblätternden Kalk der Wände. Die Häuser, Selbstbildnisse der Fremde, die verankerte Blässe eines Rosengartens auf Samt. Egal, welches Meer ich in mich verfrachte, das salzige Wasser kerbt die gleiche Wunde ein. Die Löcher des Siebs werden größer, Tag für Tag. Das rinnende Wasser schmeckt nach bitteren Disteln. Vorm dürren Verstummen bleibt die Zunge der Wundenheiler. Die verwehte Freude säte den letzten Samen, trotz verseuchter Erde hat er sich an ihr festgehalten. Jetzt die Zypressen, so lang wie Storchenbeine, winken den Mühlen zu. Das alte Blut verjüngt sich an einem Nachmittag im milden Grasgeflüster. Zu 3 Schichten hab ich die Zunge gefaltet, Istanbul, Izmir, Mardin. So wie die Hoffnung in der eingestürzten Geschichte nach winzigen Luftporen sucht, so nagt der windelfrische Wille am hängenden Gewebe der Brüste. Der Wirbel im Bett, der Riss in der Wand, der Rost am durstigen Hahn, zusammen liegen sie in der Maihitze, singen das Wiegenlied gegen die taubmachende Stille. Hab es vorher nie erlebt. Können Spiegelungen wirklich den Glauben täuschen? Hätte es nie gedacht. Wie können die Berge die Flüsse entwurzeln? Es passiert. Du kannst Schicht auf Schicht Verheißungen in alle Ecken stellen. Ein blinder Windschlag kann alles wieder zerstreuen. Es passiert wohl. Trotz der festen Netze kann die Seele haltlos werden. Trotz der fehlenden Reife können die Mähdrescher die Ernte schlucken. Wie ich das alles sehen konnte. Ich? Ein Grashüpfer. Hatte mich zwischen Felsenriffen versteckt, trübe Flüsse mündeten an meine Zehen. Die Wasser schlugen gegen das Schweigen der Welt. Die scharfen Kanten des zerbrochenen Kruges ängstigten die scheuen Fische. Ich sah es. Das Gesehene will dem Verstand sprachlos bleiben. Der Boden ist eiskalt, Fatma. Fatma ist mein Name. Ich bin die Tochter von Hanife und von Osman Bey. Ich war erst 10 Jahre alt. Da haben wildfremde Männer seine Leiche in den Hof getragen. Ich war das liebste Kind meines Vaters. Und er war meine Schutzmauer. Er brachte jeden Freitag Forellen mit. Jeder bekam eine, ich durfte zwei essen. Dann war er tot. »Räumt auf«, ruft meine Mutter, »räumt auf, wir gehen in die Stadt. Ich werde euch nicht unter der lieblosen Gnade meines Vaterhauses großziehen. Keiner darf euch herabwürdigen. In der Stadt werden wir zusammen arbeiten und unser Brot verdienen.« Mutter, ich und meine beiden Brüder, Hassan und Mehmet Ali, tragen die Bettenkissentöpfe auf einen Ochsenwagen, fahren in einer Morgendämmerung in die Stadt. Der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt. Die Tür hat kein Schloss. Der Raum macht mir Angst. Hab keine Angst, sagt Mutter, ladet alles runter, rollt die Betten aus. Während ihr das erledigt, suche ich mir eine Arbeit. Zur später Abendstunde kehrt sie zurück mit einem Ofenbrot unter dem Arm. Ich hab Arbeit gefunden, hier in der Nähe, werde Teppiche reinigen, sagt sie. Und du? Mehmet Ali, du kannst zu deinem Onkel, er braucht für seine Schneiderei einen Lehrling. Morgen früh gehst du mit mir raus. Ich und Hassan bleiben zu Hause. Mutter und Mehmet Ali gehen. Oh, der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt. Gegen Abend kommt eine Pferdekarre vor unsere Tür, beladen mit Strohmatten. Rollt sie aus, dann wird uns nicht mehr so kalt sein, sagt Mutter. Dieses Mal zwei Ofenbrote unter ihren beiden Armen. Dazu Sesampastete. Das Haus verwandelt sich in einen Festsaal. Mehmet Ali kommt rein, beide Wangen glimmen feuerrot. Er weint. Den Stoff hat er zu kurz geschnitten. Der Onkel hat ihn geohrfeigt. Mutter knurrt. Wieso bist du so, Mehmet Ali? Ach, Mehmet Ali, wieso bist du nur so? Der heilige Allah soll ihm die Arme brechen. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, weint Mehmet Ali. Mutter kennt ihren Sohn, sie schweigt. Als kleiner Junge hatte er sich eine Erbse ins Ohr gesteckt. Papa brachte ihn zum Arzt in die Stadt. Der kriegte die Erbse zwar raus, zerfetzte aber dabei sein Ohr. Konnte nicht mehr richtig hören. Papa konnte bis zu seinem Tod nicht wahrhaben, dass sein Sohn taub geworden war. Wenn dieser seine Befehle nicht verstand, bescherte er ihm eine Tracht Prügel. Mit jedem Schlag wurde Mehmet Ali verwirrter, ängstlicher, vergaß alles, was man ihm sagte, und schon kamen die nächsten Prügel. Seitdem war Mehmet Ali auch nicht mehr so schnell beim Denken. Mutter bringt abends Arbeit mit nach Hause. Alte Kilims, die Fransen müssen gekürzt werden oder ganz abgeschnitten. Du bleibst zu Hause und machst diese Arbeit. Ein junges Mädchen kann ich nicht mit zur Arbeit nehmen. Da wimmelt es von sabbernden Wölfen. Auch die Strohmatten helfen nicht. Der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt. Der Winter hängt Eiszapfen an die Dachrinnen. Eines Morgens werden wir von Hassans Stöhnen wach. Auf dem eisigen Boden hat er sich zu einem zuckenden Haufen zusammengerollt. Sein rechter Fuß ist ohne Gefühl, er kann nicht stehen. Mama nimmt ihn auf den Rücken und läuft zum Arzt. Ankara, sagt der Arzt, nur in Ankara kann man ihm helfen. Mama läuft zu ihrem Chef in die Teppichreinigung. Gib mir ein wenig Vorschuss, ich werde Tag und Nacht arbeiten, das Geld zurückzahlen. Der Junge muss nach Ankara, seine Beine sind taub, seine Beine sind taub. Mit dem Busfahrer schickt sie eine Nachricht ins Dorf an meinen jüngeren Onkel. Er solle sofort kommen. Er kommt, Mama drückt ihm das Geld in die Hand und schickt die beiden nach Ankara. Das Warten ist eine Hölle. Das Warten ist eine Hölle. Eines Abends stehen die beiden vor der Tür. Wegen der Kälte ist es passiert, hat der Arzt gesagt. Er hat so viel Betäubungsmittel gespritzt, dass das Bein noch mehr Schaden genommen hat. Der Junge hinkt wie ein frisch geborenes Kalb oder, wie Mama es nennt, wie ein verkrüppelter Esel. Oh, der Boden ist eiskalt, der Boden ist eiskalt. Die Zeit ist wie der Dreschplatz. Die Ernte weht zügellos von der Erde in den Himmel, vom Himmel auf die Erde. Gnädiger Herr, mein Sohn Mehmet Ali ist ein wenig zurückgeblieben. Taub ist er auch noch. Kann er nicht bei mir bleiben? Fleht Mama den Beamten nach der Musterung zum Wehrdienst an. Laufen und hören braucht er nicht. Zwiebeln kann er doch bestimmt schälen. Toiletten reinigen auch. Auch Krüppel braucht der Staat, murmelt der Beamte. Mehmet Ali muss zum Wehrdienst. Nach einigen Monaten, mitten im Frühling, bringt der Busfahrer die Nachricht aus dem Dorf. Es gibt einen Verehrer für Fatma. Aus Deutschland. Er kommt in ein paar Tagen vorbei. Mutter schimpft und faucht. Nein, jeder Hirte kann meine Tochter haben, aber kein Fremder. Am nächsten Tag schon steht der Verehrer mit meinem jüngeren Onkel vor unserer Tür. Er hat einen riesigen Kopf und ein Fahrrad. Mein Gesicht brennt wie die Kohle im Ofen. Ich kann niemandem ins Gesicht schauen. Ich bin hier, um Fatma mit nach Deutschland zu nehmen. Ich will sie zur Frau haben, sagt der Mann mit dem riesigen Kopf und dem Fahrrad. Nein, sagt Mama, nein. Der Onkel aus dem Dorf unterbricht Mama. Sei nicht so voreilig. Deine beiden Söhne sind Krüppel. Gib ihm Fatma, sie soll nach Deutschland. Wenn sie dort Anker wirft, haben die Jungs auch eine Chance, aus dieser Armut rauszukommen. Ohne Brot ist die Heimat kein goldener Käfig. Lass Fatma gehen, rette die Kinder aus diesem Elend. Mama wich sich die Tränen mit der Spitze ihres Kopftuches ab und nickt. Es passiert, was der Onkel sagt. Der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt. Auf meinem Hals die Goldtaler, um die Taille der rote Brautschleier. Der Beweis meiner Jungfräulichkeit, besteige ich das Pferd und verlasse das Elternhaus. Folge als Braut meinem Mann mit dem riesigen Kopf nach Deutschland. Fremde, flüstere ich. Die Fremde, die uns seit 3 Generationen hin und her weht. Von der Erde in den Himmel, vom Himmel auf die Erde. Es ist das Jahr 1965. Mein neues Leben beginnt in einem Land, wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann. Ich weiß nicht, so hat man es uns erzählt. Das Zittern der Gleise. Fatma. Ich stehe auf dem Bahnsteig. Unverständliche Stimmen klettern in meine Ohren, bauen dort ihr Gerüst auf. Zwischen meinen zitternden Beinen der Holzkoffer. In ihm sind Welten, Welten. Wie klein die Welt doch ist. Yilmaz bringt mich in ein altes Haus. Die Erde und der Himmel riechen nach Kohle. Ich zittere immer noch, mein Herz ist wie ein bedrohtes Taubennest. Unbekannte Männer betreten das Haus, nennen mich Schwester. Unbekannte, ungepflegte Männer mit matten Augen. Weder ein Herd noch eine Kanne gibt es. Ich kann den Gästen nichts anbieten. Unsere Frauen sind auch bald hier, sagen die Männer. Ihre Augen werden für einen kurzen Moment zu einer Kinoleinwand. Zu später Stunde sind sie wieder weg, in ein Arbeiterheim. Die Nacht ist unendlich lang. Wer ist dieser Mann neben mir? Ist es mein Mann? Er zeigt sich sehr freundlich, schmunzelt grundlos, das nervt ein wenig. Für den nächsten Tag hat er sich freigenommen. Zusammen gehen wir einkaufen, kaufen ein paar Sachen für das leere Haus. Wir brauchen unbedingt eine Teekanne, sage ich beschämt. Die Straßen sind so sauber, man kann fast vom Boden essen. Die Nachbarn haben eine Kommode und einen Marmortisch vor die Tür gestellt. Yilmaz fragt, ob wir die Sachen haben dürfen. Aber natürlich, antwortet die ältere Frau. Sie trägt eine blumengemusterte Schürze. Sie schenkt mir eine Vase und 3 Rosen. Die Nachbarn sind nett. Doch etwas fehlt. Etwas, das den Knoten in mir fester zieht. Wir finden keine Teekanne, keine Aubergine und auch keine Zucchini. In den Geschäften versucht Yilmaz, Deutsch zu reden. Ich verstehe zwar die Sprache nicht, höre aber, dass bei ihm auch nicht alles rund läuft. Er gackert, als ob er Kieselsteine im Mund kauen würde. Ich lache noch mehr, meine Wangen glühen wie die Kohle im Ofen. Ich will nicht lachen, lache aber, kann mich nicht beherrschen. Es liegt nicht in meiner Hand, ich lache. Gastarbeiterchor, Fatma. Ist das hier meine Heimat? Meine Erde, mein Ort? Soll ich hier die Lücke einer Leere füllen? Das Leben kann nicht in Truhen aufbewahrt werden. Fatma, hat man dir das nicht gesagt? Ich soll arbeiten, ein Haus bauen, Kinder gebären, Pflichten erfüllen. Mehr wusste keiner zu sagen. Diese Lügen sind die ewigen Träger des Sargs. Das weißt du hoffentlich. Die Zweige, das Laub, wissen es. Du wirst es auch lernen. Weder einen Kampf noch einen Krieg will ich führen. Woher hätte ich all das wissen können? Schweigen, hinnehmen, das ist die Kapitulation an der Front. Fatma, sei wach. Wer schreibt das Schicksal? Wer hält die Fäden in der Hand? Schau in den Spiegel, in dein kaltes Bett, ins Dunkle der Nacht. Du wirst ihn finden, Fatma. Welche Rolle ist nun die meine? Bin ich Täter oder Opfer? Du bist das junge Blatt einer Nelke. Das Selbstbildnis deines Traums. Erkennst du es nicht? Aber es liegt doch nicht in meinen Händen. Diese Besetzung ist nicht mein Wunsch. Doch, sie ist es. Du wirst den ersten Stein in den Brunnen werfen. Du wirst vor deinem verschwommenen Gesicht nach Erkenntnis suchen. Und wann finde ich sie? Es hat jetzt erst angefangen. Der Weg ist lang. Die Fracht ist schwer. Was ist, wenn ich sie nicht mehr tragen kann? Darf ich dann aufgeben? Nein, die Schwäche bleibt ewig als Fleck auf der Stirn. Du darfst sie niemandem zeigen. Mehr wollt ihr mir nicht verraten? Lerne zuerst mit der Zunge die Suppe zu rühren. Wir reden dann später, Fatma. Wir reden später. Der erste Brief. Yilmaz. Liebster Papa. Ich bin jetzt seit 2 Monaten in Deutschland. Mir geht's gut. Die Taranersuppe und der frische Käse fehlen mir ein wenig. Habe jetzt einen Arbeitsplatz in der Fabrik. Werde gut verdienen und wer weiß, vielleicht kann ich mir sogar bald einen Mercedes kaufen. Ich lege einen 100-Mark-Schein mit in den Umschlag. Kannst du bitte, wenn du wieder in die Stadt fährst, mit diesem Geld für Mutter 5 Meter Seide kaufen? Sie soll sich ein neues Kleid schneidern lassen und stolz damit durch das Dorf laufen, stolz wie ein Pfau. Noch lebe ich in einer Arbeiter-WG. Wenn ich meine eigene Wohnung habe, schicke ich euch die Papiere vom Amt. Damit könnt ihr ein Visum beantragen. In stiller Sehnsucht umarme ich euch beide. Yilmaz, Nettetal, 1966. Der Kokon, Fatma. Die Tage kommen und gehen. Die deutschen Nachbarn schenken uns noch mehr Möbel. Ich freue mich besonders über die Puppe. Ihr fehlt ein Bein, das finde ich aber nicht tragisch. Aus der alten Kissenhülle nähe ich ihr ein Kleidchen. So sieht sie wieder vollkommen aus. Yilmaz findet eine Porzellankanne. Ich setze Tee darin auf. Der Tee hier schmeckt ein wenig bitter. Egal. So langsam finde ich meine neue Heimat. Die Kanne schenkt mir eine Erde, auf der ich mich ausbreiten kann. Yilmaz gibt mir 20 deutsche Mark, damit ich mal allein einkaufen gehen kann. Ich überlege zuerst, was ich mit dem Geld alles für meine Familie in der Türkei kaufen könnte. Aber noch ist es zu früh. Ich nehme den Schein und gehe in einen Laden. Schau gar nicht so richtig auf die Verpackungen. Hinter der Kasse steht ein Mann im weißen Kittel, trägt eine Brille. So verkleiden sich bei uns die Professoren. Er will mir was sagen. Nikis, Nikis! Ich werfe ein paar Packungen in den Korb, gebe dem Mann den Schein. Er gibt mir 2 Münzen zurück. 4 deutsche Mark habe ich noch in der Tasche. Damit kaufe ich ein Brot von der Bäckerei und laufe stolz nach Hause. Yılmaz kommt von der Arbeit zurück, schaut sich die Sachen an und lacht laut als Seife statt Butter, Leberpastete statt Marmelade, Shampoo statt Öl habe ich gekauft. Er lacht wie ein Fohlen auf seiner Hochzeit. Gott soll dich bestrafen, sage ich. Du machst mich zum Narren, du lachst mich aus. Er lacht lauter, die Pakete werfe ich ihm an seinen riesigen Kopf. Er versteckt sich hinter der Tür, er lacht weiter. Ach, Yılmaz, der liebe Gott soll dich bestrafen. Abends kommen die Männer, einige mittlerweile auch mit Frauen. 2 bis 3 Kannen Tee trinken wir bei jedem Treffen. Die Gesichter der Frauen sind wie bröckelnde Gartentore. Die Sehnsucht quält uns, die Sehnsucht nach Menschen. Hier sieht man nur Maschinen, jammern die meisten. Wir müssen mit unserem Schicksal klarkommen, widerspreche ich wie ein Kommandant. Auch die Freude der Männer geht nach kurzer Zeit verloren. Nichts mehr mit billigem Wohnen im Arbeiterheim. Die Miete, die Verantwortung und eine wehleidige Frau. Die Freude am Ficken entschädigt nicht für alle Umstände. Die Frauen werden schwanger und jammern noch mehr. Yılmaz gibt mir 50 deutsche Mark. Ich soll mit den Frauen spazieren gehen und sie aufmuntern. Gut, die Parks sind die billigsten Orte. Bei jedem Treffen wundern wir uns, warum die Enten immer noch lebendig im See schwimmen. Die müssten doch längst im Kochtopf sein. Ach, egal. Neues Land, neue Sitten. Bevor ich meine eigene Last loswerde, springe ich in die Rolle der erfahrenen Touristenführerin. Ja, Mashallah. Jedes Wochenende versammeln sich die Neuen bei uns. Wir geben unser Bestes, versuchen, aus Dorfweibern elegante Damen zu zaubern. Tragen Miniröcke? Doch das Kopftuch bleibt. So ganz gottlos wollen wir ja doch nicht sein. Die türkische Sendung im WDR, die Stimme von Yüksel Pazarkaya, mahnt uns jeden Abend zur Vernunft. Bitte, ihr Damen, geht nicht in euren Hausklamotten auf die Straße. Gebt kein schlechtes Gastarbeiterbild ab. Was das auch heißen mag. Aber natürlich, wir sind gewohnt, das zu machen, was man uns sagt. Wir sind die freiwilligen Diener des Schicksals. An der Grenze zu Holland soll es ein kleines Dorf geben, Lobberich, mit vielen Fabriken. Arbeiter werden gebraucht. Die Chefs stehen mit großen Plakaten vor den Toren und stellen jeden umarmend ein. Yılmaz, mein fauler Lümmel, möchte nicht im Bergbau arbeiten und will sich das kleine Dorf anschauen. Wir haben hier unsere Wohnung, haben ein kleines Umfeld. Lass uns bitte hier bleiben, flehe ich ihn an. Aber er überhört meine Bitte. Wir packen und fahren zu diesem kleinen Dorf, Lobberich. Yılmaz bekommt eine Stelle in der Gießerei. Ich warte auf ein Kind. Alles, was in meine Scheide fließt, soll keimen. Das ist mein größter Wunsch. Doch es bewegt sich nichts. Die Gebärmutter bleibt eine kahle Höhle, eine kleine Bühne für meine Monologe. Aus dem Dorf kommt das erste Bild. Mama in der Mitte, rechts Hasan, links Mehmet Ali. Auf der Rückseite die Handschrift von Hasan. Eine leblose Erinnerung an die Schwester, schreibt er. Leblos? Nein, Hasan, wieso leblos? In euren Gesichtern sehe ich, wie sich die ganze Welt dreht. Ich stelle das Bild auf den Nachttischschrank neben den Wecker. Wenn Yılmaz schläft, spreche ich mit diesem Bild. Ich weine heimlich. Ja, auch ich habe Sehnsucht. Die Sehnsucht, die oft mehr Gewicht hat als das Schicksal. Auch in den kommenden Monaten bleibt meine Gebärmutter ein unbearbeitetes Feld. Yılmaz, ich möchte arbeiten, finde eine Stelle für mich. Er findet eine Stelle in einer Schuhfabrik. Sevim, die am gleichen Band arbeitet, verrät mir, dass sie schwanger ist. Ich umarme Sevim. Nachher kommt mir die eigene, die fruchtlose Erde in den Sinn. Die Tränen fließen auf die Schuhe. Ich kann sie nicht stoppen. Der Abteilungsleiter Willi stellt sich zu mir und schreit mich an. Ich verstehe ihn nicht. Er schreit, meine Lippen zittern. Er schreit, ich weine. Er schreit, meine Lippen zittern. Er wird immer lauter. Die Schuhe werfe ich ihm an den Kopf, brülle aus vollem Hals, Arschloch. Gott vergib mir. Erschreckt zieht er sich zurück. So ist es hier also. Du musst dich wie ein Hahn aufstellen, damit du deine Ruhe hast. Ich schließe mich in der Toilettenkabine ein, weine, bis die Leber austrocknet. Abends läuft eine Serie im Fernsehen, Heidi. Ein Mädchen ohne Eltern, das mit seinem Opa in den Bergen lebt. Es ist immer fröhlich, läuft und tanzt barfuß. Wie genüsslich es die Ziegenmilch trinkt. Heidi mache ich mir zur Leidensgenossin. Mit ihr lache, mit ihr weine ich. Bringe ein paar Schuhe aus der Fabrik, die für die Tonne aussortiert wurden. Die will ich ihr schicken. Frage Willi, wie das möglich ist. Er lacht mich aus. Arschloch, keiner kann mir helfen. Ich denke an Heidi, sie wird sich doch erkälten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihr die Schuhe zu schicken. Es muss. Unsere Sippe wächst und gedeiht in Deutschland. Viele kommen als Touristen, bleiben einfach hier, finden Schwarzarbeit. Auch meine Brüder. Bis sie ihre eigene Wohnung haben, nehmen wir sie alle bei uns auf. Wie ich schon gesagt habe, Yılmaz ist ein fauler Lümmel. Fremde Männer, die er in einer Kneipe kennengelernt hat, bringen ihn auf die Idee, aus Istanbul Webmaschinen zu importieren. Die könne man hier zum vierfachen Preis verkaufen. Er kündigt seine Stelle und fliegt nach Istanbul. Ja, wer nicht zurückkommt, ist Yılmaz. Ich gehe zur Bank, sage dem Mann am Schalter, dass er mir 100 deutsche Mark geben soll. Er schüttelt den Kopf. Kann ich nicht, sagt er. Sie haben hier 20.000 deutsche Mark Schulden. Ach, Yılmaz, was machst du da? Was machst du? Yılmaz hat meine Unterschrift gefälscht, bei der Bank einen Kredit aufgenommen. Nach 6 Monaten kehrt er mit nacktem Hintern zurück. Natürlich hat man ihn betrogen. Eines Mittags klopfen 5 Männer an die Tür. Sie wollen Yılmaz sehen. Warum? Frage ich. Auch von denen hat er sich Geld geliehen. Mit meinem Schwager Mustafa bitten wir um 2 Monate Frist. Ich laufe zu Willi, lasse mich für jedes Wochenende, für jede Überstunde eintragen. Verbringe mehr als 12 Stunden am Tag in der Fabrik. Im Bett rechne ich alles zusammen. Es reicht vorne und hinten nicht. Laufe zu meinen Brüdern, zu Freunden, zu Verwandten, die mit Hilfe von Yılmaz eine Stelle gefunden haben. Bitte alle um Geld. Die Klinken sind dornig. Die Klinken sind dornig. Die Schlösser verrostet. Leider, Fatma, leider, Fatma. Meine Brüder lassen schon ihre ersten Häuser in der Türkei bauen. Leider, Schwester. Sie raten mir, mich von Yılmaz zu trennen. Aber ohne ihn wären wir noch alle in der Türkei. Er hat es doch möglich gemacht, dass wir hier sind. Meine Worte will keiner hören. Nein, wegen Geld werde ich meinem Mann nicht den Rücken kehren. Er ist faul, bequem, aber im Vergleich zu anderen Männern lieb zu mir. Nein, nein. Keiner will meine Worte hören. Die Ohren sind taub. Die Ohren sind taub. Ich fahre mit meinem Schwager Mustafa nach Grevenbroich zu Ibrahim, einem ehemaligen Arbeitskollegen von Yılmaz. Erzähle ihm die ganze Geschichte. Yılmaz hat sich wie ein Esel benommen, aber ich bitte dich, Schwester Fatma, lass dich nicht von ihm scheiden. Du weißt, eine geschiedene Frau ist Futter für versiffte Instinkte. Auch deine Brüder werden dir nach 3 Tagen die Tür zeigen, sagt er und zählt das verdammte Geld auf meine Hand. Mein Lümmel wird nicht klug, versucht neue Geschäfte zu stemmen, kauft von einem türkischen Großhändler in Düsseldorf jede Menge Knoblauchwurst und versucht, das stinkende Zeug in Kneipen zu verkaufen. Wer will denn hier schon Wurst kaufen? Alle wollen für mehr Häuser in der Türkei sparen. 1 reicht nicht. 2 müssen es sein. 3, 4, dann ein Sommerhaus, einen Laden. Fatma flattert auf der Spitze eines Schuldenbergs. Alle anderen bauen ihre Häuser. Yılmaz übernimmt eine Kneipe. Eine 2. Arbeitsstelle für mich. Vor der Schicht in der Fabrik beginnt der Tag mit Putzen in der Kneipe. Nach der Schicht in der Fabrik geht es weiter. Das Geschirr in der Spüle, die verschissenen Toiletten voller Aschenbecher, alle und alles wartet auf mich. Meine Gebärmutter gibt immer noch kein Signal. Ich habe keine Zeit, mir die Haare zu kämmen, hole aber die Kinder von Nachbarn und Verwandten zu mir nach Hause, koche für sie, atme diesen Duft von Kinderleben in meine Lunge ein, singe Schlaflieder, stricke Pullunder und Socken. Eines Morgens kehre ich vor der Kneipentür das Laub weg. Mutter kommt mit einer Plastiktüte in der Hand. Sie hat sich wieder mit der Schwiegertochter gestritten. »Ja, natürlich kannst du bei mir bleiben, Mutter.« Sie setzt sich auf die Stufen des Eingangs. Eine deutsche Frau und ein dunkelhäutiges Kind gehen Hand in Hand an uns vorbei. Meine Augen füllen sich mit Tränen. »Gott, du bist der Allmächtige, du bist der Gnädige, bitte.« Meine Mutter kann sich wieder nicht beherrschen. »Was soll denn so ein Kind? Sowas wie einen Hundewelpen willst du doch nicht haben, oder?« »Ein Kind, Mutter, ein Kind möchte ich haben. Es kann von mir aus Staub und Schlamm sein. Ein Kind, das ich an meine Brust legen kann. Mehr will ich in diesem Leben nicht.« Yılmaz hat einen Videorekorder und ein paar Kassetten gebracht. Meine Lieblingsschauspielerin Fatma Grig spielt die Nomadin, die mit ihrem Volk auf Kamelen von einem Land zum anderen zieht. Sie gebärt ein Kind. Während einer Umsiedlung wird das Kind von einem Adler aus der Wiege auf dem Kamel geraubt. Sie verfolgt den Adler, sie findet ihn auf einem Bergrücken, sie kämpft um ihr Kind, dann fallen sie beide vom Berg herab, beide sterben. »Schmore in der Hölle, du miese Adler«, brülle ich den Bildschirm an. »Heule und brülle, heule und brülle, heule Rotz und Tränen, du miese, abscheulicher Adler.« Meine Stelle in der Schuhfabrik kündige ich und beginne in einer anderen Firma, die Vergaser für Mercedes herstellt. Der Stundenlohn ist besser, so kann ich schneller die Schulden abbezahlen. Mit der Kneipe läuft es so einigermaßen. Die Einnahmen sind nicht schlecht, doch unterm Strich bleibt es ein Verlustgeschäft. Die Spieler borgen sich Geld von Yılmaz, auch Freunde und Verwandte. Mit dem Geliehenen fahren sie heimlich in die Casinos oder in die Bordelle. Yılmaz schafft es nicht, Nein zu sagen. Die Liste der Schuldner wird immer länger. Die Stammkunden bezahlen nur den Tee. Dafür dürfen sie sich den ganzen Tag breit machen und Karten spielen. Für viele ist der Weg in die Küche kein Tabu. Jeden Tag werde ich von der überfüllten Spüle und vom leeren Kühlschrank empfangen. Mein Schwager Mustafa, der seit seiner Ankunft bei uns lebt, zeugt mit seiner Frau, die im Dorf in der Türkei geblieben ist, 2 Kinder. Die beiden mögen sich nicht so besonders. Er ist auch sehr selten in der Türkei. Aber Kinder zeugen, das klappt irgendwie. Gottes Werk. Wieder nach einer langen Schicht komme ich nach Hause und finde die beiden Kinder, Iskender und Hasan, in der Kneipe am Spielautomaten. Mustafa war in die Türkei geflogen, um seine Kinder zu sehen. Seiner dort lebenden Frau hatte er erzählt, dass er mit den Kindern in die Stadt fahre, um Klamotten und Spielzeug zu kaufen. Doch stattdessen hat er sich hierher nach Deutschland gebracht. Beide sehen ängstlich und unterernährt aus, wissen gar nicht, wo sie hier gelandet sind. Ich schreie meinen Schwager an, du hast nicht das Recht, die Kinder von ihrer Mutter zu trennen. Sowas darfst du einer Frau nicht antun. Yılmaz sendet seinem Vater ein Telegramm, man möge sich bitte keine Sorgen um die Kinder machen, die seien jetzt in Deutschland. Auch wenn meine Schwägerin mir in dieser Situation sehr leid tut, es ist wunderbar, wenn Kinder im Haus rumrennen. So vergeht die Zeit. Die Zeit, die immer stehen zu bleiben schien, sie vergeht. Seit 13 Jahren bin ich nun hier, habe immer noch kein Kind. Gehe zu Hojas und lasse mich segnen. Für Hellseher gebe ich Geld aus. Yılmaz fährt mich in eine Kölner Klinik. Der Oberarzt sagt, es gebe eine Verengung in den Eileitern. Mit einer Operation könne man das beheben. Yılmaz übersetzt. Bevor er seinen letzten Satz ausspricht, lege ich mich aufs Bett, spreize meine Beine. Schneide alles weg, was den Weg versperrt. Jetzt, sofort, bitte ich den Oberarzt. Jetzt, sofort. Gebet, Fatma. O gütige Maria, schenke mir ein Kind. Ein Kind aus Fleisch, aus Stein, aus Staub. Schenke mir ein Kind. Siehst du meine welke Gebärmutter, Maria? Lass dort einen Samen gedeihen. Lass ihn durch meine Kehle in den Himmel wachsen. Lass niemanden sagen, Fatma sei erdenlos von der Erde gegangen. Der Gesang der Elfen und Dinscher auf dem Pappelzipfel. Dinscher, in welcher Hölle steckst du? Komm nun hierher zu uns auf die Erde. Siehst du nicht die Frau? Sie will dich an die Brust nehmen. Sie isst und trinkt seit Tagen nicht. Blass ist ihr Gesicht wie ein Kreidestrich. Wie das haltlose Laub lässt sie sich in den Himmel wirbeln. Dann fällt sie, fällt auf das Gestein, das sie mit ihrem Schweigen aufgetürmt hat. Aber ich bin doch nicht mal in diesem Samen drin, hab keine Hände und keine Füße. Wie soll ich dann zu euch kommen? Beeil dich nun, hüpfe in den Samen. Wachsen sollen dir die Hände und Füße und ein riesiger Kopf. Dann soll dieser Samen den Fluss in ihre Gebärmutter finden. Dort steht dein Bett, die schöne Ruhe. Der Himmel ist offen wie eine Frucht. Klar ist das Wasser. Die brachliegende Erde zeigt spitze Warzen. Die Zweige tragen die Frucht mit aller Steife. Es ist der richtige Tag. Der richtige Tag, verstehst du uns? Huhu! Aber versteht ihr mich denn nicht? Ich hab Angst, große Angst. So groß wie Ararat. Hab keine Angst. Hier wartet eine geschnitzte Wiege auf dich. Zwei saftige Brüste, Lieder, eine milde Stimme. Und ja, so einfach wird die Reise nicht. Aber wir nennen es Leben. Es wird dir den Dorn und die Blüte zeigen. Die Wunde und die Heilung. Das Loch und das Licht. Fallen wirst du, in dir ein wildes Tier züchten. Die Hoffnung ist im Käfig eingesperrt. Du wirst lernen, das Schloss zu knacken. Das alles ist nur möglich, wenn du den Augen dieser Frau Glanz schenkst. Und wenn dieser ganze Zirkus mir missfällt, ist eine Rückreise möglich? So einfach und schnell wird es nicht möglich sein. Später gibt es den Tod. Bis dahin muss aber einiges Wasser unter der Brücke durchfließen. Du bist ein sturer Dickkopf. Wo gibt es die ewige Sicherheit? Komm, zieh deine Schwimmweste an und spring in den Fluss. In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Jetzt bin ich noch ein kleiner Floh auf der Brust eines Sperlings. Ich lasse mich, wenn ich die richtige Landefläche finde, gleich auf die Erde fallen, werde auf den Regen warten, der mich dann zu diesem Samen spülen wird. Es kann noch dauern. Ich gebe mein Bestes. Versprochen. Hurra! Der Wille ist da! Der Rest ist ein Kinderspiel. Aber nicht vergessen, bis ich mich fallen lasse, kann dieser Sperling eine Beute des bösen Adlers sein. Oder das Ziel eines Steins, was weiß ich. Letztens noch ist der hier gegen eine Glasscheibe geflogen und hat es gerade noch überlebt. Der Sperling muss leben, damit ich mein Wort halten kann. Jetzt übertreibst du aber. Es wird nicht schief gehen. Sei einfach nur mutig und glaube an uns. Bis bald, Sweetie. Gott, sind diese Viecher albern. Das Lied des ungeborenen Kindes. Dinscher. Wir werden das Vergangene mit dem Kommenden verbinden und unser eigenes Märchen schreiben, Mutter. Seit 3000 Jahren schweben unter dem Himmel die gleichen Geschichten. Die Geburt, der Tod, der Abschied, die Vereinigung, die Flucht. Alle tanzen auf derselben Erde, alle gleich und einzigartig. Vieles wurde im Mörser der Zeit zermahlen. Trotz allem haben wir der Unendlichkeit mehr Glauben geschenkt als dem Befristeten. Vielleicht war das auch der einzige Weg. Vielleicht wurde das Leben allein deshalb erträglich. Du kennst es. Und ich werde es von dir lernen. Der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, ist oft schwieriger als den Salzsack auf dem Berggipfel zu tragen. Vielleicht will ich deswegen unsere Geschichte Märchen nennen, nicht um die Wahrheit zu kaschieren, nein. Nur um auf deine ewig eiternde Wunde ein wenig Heilerde zu streuen. Das habe ich immer gemacht, Mutter. Jetzt werden wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Meine Haltlosigkeit wird einen Samen finden, wird in dem wehenden Sand Wurzeln schlagen und gedeihen. Lieder werden wir singen, die uns auf dieser Reise Wasser und Feuer, Sonne und Schatten spenden. Hier, Mutter, mein erstes Lied für dich. Mit vergilbten Nelkenblüten in der Achselhöhle stehe ich mitten in der Brandung. Die Nachtigall auf meinen Wimpern, die Stimmen der verjagten Jungfrauen singen gegen das Gefecht der Wellen. Eine Frau saß hinter meinem Rücken auf einem vergoldeten Felsen. Ein Kind, sein Mund aus Minze, badete entfesselt in ihrem Herzen. Die Leere findet ihre Fülle. Fatma. Das Jahr 1979. Meine 14-jährige Leere findet ihre Fülle. Im 7. Monat wird das Kind mit Kaiserschnitt geholt. Betäubt liege ich im Krankenbett. Öffne meine Augen. Die Atemzüge meiner Mutter höre ich. Der Gott hat deine Gebete erhört. Du hast einen Welpen auf die Welt gebracht, murmelt sie. Die Krankenschwester kommt ins Zimmer, in ihren Armen das Wunder. Sie legt das Kind auf meine Brust. Ich bin zwar noch nicht klar im Kopf, aber ich weiß, es ist mein Kind. Ein sehr haariges Kind. Die beiden Augenbrauen stehen wie zwei Halbkreise dicht nebeneinander. Bis zu den Ohrläppchen fällt das Haar. Sei still, flüstere ich zu meiner Mutter. Sei still, das ist mein Sohn. Mein Sohn. Weiß und weich wie eine Flocke. Ich will ihn Murat nennen. Auf Türkisch bedeutet Murat der Wunsch. Mein größter Wunsch geht in Erfüllung. Einen Tag später kommt ein Telegramm aus der Türkei. Schwiegerpapa schreibt, wir sollen das Kind Dinscher nennen. Ich widerspreche nicht. Die Krankenschwester schreibt Dinscher in den Mutterpass. Yılmaz kündigt in der Kneipe eine Feier an. Eine Woche lang sind alle Getränke frei. Die Schulden werden vergessen. Die Geburt eines Sohnes macht ihn zum Sultan. Zu einem Sultan mit nacktem Hintern. Mit dem Kind komme ich in das verwüstete Haus zurück. Gott sei Dank ist Dinscher ruhig. Nach dem Stillen schläft er gut 5-6 Stunden durch. Mein Mutterschaftsurlaub endet. Ich gehe zu meiner Mutter. Sie lebt seit einiger Zeit wieder bei meinem Bruder und zieht seine Kinder groß. Mutter, komm zu mir, du kennst den Yılmaz. Ich muss arbeiten, ich kann das Kind nicht allein lassen. Die Klinken sind dornig. Die Klinken sind dornig. Die Schlösser verrostet. Ich werde bestimmt nicht mit deinem Mann unter einem Dach leben. Die Schlösser sind verrostet. Der Rettungsring der Familie ist auf einmal in der ganzen Sippe nichts mehr wert. Mein Schwager kriegt alles mit. Kündige, sagt er. Du hast endlich nach Jahren ein Kind. Erziehe dein Kind selbst. Das Geld fehlt, so oder so. Ich mach, was er sagt. Ich kündige meine Stelle. Das Knöpfchen, Dinscher. 14. Mai 1979. Hallo Welt, jetzt bin ich endlich hier. Es war ein langer Weg. Die letzten 2 Monate konnte ich es nicht mehr abwarten. Es wurde enger und enger. Das Problem lag an mir. Keine Gebärmutter kann ein Riesenbaby mit 4500 Gramm tragen. Das geht nicht. Jetzt sind, so hoffe ich, alle erleichtert. Wie sie da liegt, meine Mutter, im tiefen Schlaf, wie Dornröschen. Oh-oh. Oma nimmt mich jetzt auf ihren Arm. Diese komische Frau, die mich eben noch Welpe genannt hat. Ehrlich gesagt, ich habe ein wenig Schiss vor ihr. Sie hat diesen herablassenden Blick. Abwarten, was gleich passiert. Sie legt mich auf die Wickelkommode und nimmt die Decke ab. Was für ein winziges Knöpfchen. Ameisenfutter. Ululululululu. Gott, du Allmächtiger, musstest du ausgerechnet bei ihm hier an Material sparen. Noch ein bisschen mehr Putz hätte nicht geschadet. Oh Gott, vergib mir meine Undankbarkeit. Immerhin besser als nichts. Ich glaube, sie ist nicht ganz dicht, meine Oma. Was macht sie da mit meinem Pipimann? Jetzt zieht sie noch an der Vorhaut. Oma? Das da ist kein Bürekteig, verstehst du mich? Autsch! Oma, das tut weh! Sie hört mit ihrer Tirade nicht auf. Vielleicht ist es ja so ein kleiner Spätzünder. Wir werden sehen. Nein, Oma, du musst nichts sehen. Jetzt her mit der Decke, bring mich zu meiner Mutter und Finger weg, hopp, hopp. Und was soll das heißen? Vielleicht ist es ja so ein kleiner Spätzünder. Ich bitte dich. Und ihr alle solltet nicht vergessen, ich bin nicht hier, um mir eure komischen Lalalas anzuhören. Verstehst du mich? Und jeder ist ein bisschen anders geschnitten. Aber das muss ich dir doch nicht sagen. Tü, tü, tü, tü. Hey, hey, was soll das? Warum spuckst du auf mein Knöpfchen? Ich glaube, ich spinne. Will sofort wieder zurück. Mama, stehst du bitte auf? Die Alte hier macht mich verrückt. Bin gerade mal 2 Stunden auf der Welt und liege hier hilflos in einem Albtraum. Sie verpasst mir jetzt eine Windel und bringt mich wieder in mein Aquarium. Jetzt darf ich nichts trinken. Ich darf kein Wasser lassen. Die Windel muss trocken bleiben, sonst beginnt dieser Albtraum wieder von vorn. Wiegenlied für Dinscher, Hanife. Dandini, dandini, dastana. Die Kälber stürmen das Feld. Mein Dinscher, mein Welpe, kam mit Knöpfchen auf die Welt. Schlafen soll er, gedeihen. Ein grauhaariger Opa werden, mit grauhaarigen Hoden soll er weise Worte sprechen. Die Kälber mit Engelsflügeln fressen den Kohl auf dem Feld. Auf dem runden Bauch von Dinscher bauen die Engel ihr Zelt. Nie soll die Kälte seine Haut berühren. Sein Fleisch nie zittern. Nie soll sich der Fluch des Bösen seinem Schatten nähern. Dandini, dandini, dastana. Die Kälber liegen satt auf nasser Erde. Mein Dinscher ist groß und kräftig. Mein Dinscher sattelt die Pferde. Der süße Honig, der Trank des Paradieses, tropft aus seinem Mund. In seinen schwarzen Augen wölbt sich ein Regenbogen, kunterbunt. Dandini, Dandini, Dastana. Der liebe Gott hat ihm einen Kopf geflochten. Groß wie eine Melone, damit wird er die Brüste der Mädchen boxen. Nie soll Tau auf seine Wimpern fallen. Keine Flocke, kein Tropfen. Die Engel sollen ihn bedienen. Sein Herz soll ewig für Lust klopfen. Der Pascha, Dinscher. Ich, das Riesenbaby, werde wie ein Gummiball von einem Schoß in den anderen geworfen. Sie kneifen mir in die Wangen, werfen mich an die Decke. Die einzige Rettung ist, so zu tun, als würde ich schlafen. So habe ich ein wenig Ruhe. Du legst mich in die Wiege und schiebst sie unter den Tisch im Wohnzimmer. Die Verwandtschaft wartet, um mich quälen zu können. Nach Stunden fahren alle enttäuscht wieder nach Hause. Gut so. Nein, es sind meine. Es bleiben meine Kinder. Fatma. Trotz der Mahnung des Arztes, eine zweite Schwangerschaft würde für mich wegen der fortschreitenden Asthmaanfälle gefährlich sein, will ich aber nicht, dass du ein Einzelkind bleibst. Februar im Jahr 1982. Dein Bruder Özgür kommt auf die Welt. Liege noch betäubt im Bett. Dein Onkel Mehmet Ali und seine Frau betreten das Krankenzimmer. Wenn es dir recht ist, würden wir gerne Özgür adoptieren und großziehen. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Dein Onkel wiederholt seinen Satz. Das Blut gefriert in meinen Adern. Ich schaue eiskalt an die Zimmerdecke. Meine Zunge will sich nicht rollen. Die beiden haben kein Kind. Es soll an meinem Bruder liegen. So haben die Ärzte gesagt. Ich verstehe, er fühlt sich schuldig. Ich weiß, die Situation wird von der Schwägerin vorne und hinten ausgenutzt. Ihr dominantes Gehabe ihm und uns gegenüber ist oft unerträglich. Wieder einmal bittet er um Hilfe. Nein, antworte ich, ein böses Wort von dir, ein Schlag auf das Kind würden für mich Peitschenhiebe bedeuten. Dieses Mal nicht, Bruder. Er lässt seinen Kopf hängen. Zusammen mit seiner Frau verlässt er das Zimmer. Was für ein Schicksal! Alle glauben, von jedem schönen Ereignis würde ihnen ein Teil zustehen. Özgür ist 2 Monate alt. Meine Milchdrüsen wollen nicht so. Das Kind schreit nur noch. Babynahrung, sagt der Arzt. Ich kenne sowas nicht. Ich laufe runter in die Kneipe, öffne die Kasse. Mehr als ein paar Münzen sind nicht zu sehen. Yılmaz, ich brauche Geld für Babynahrung. Das Kind ist hungrig. Mehr gibt es nicht, wagt er zu sagen. Er wagt es. Ich packe ihn am Kragen. Dann wirst du es finden. Sofort. Sonst stelle ich dich vor die Tür. Jetzt! Nach 1 Stunde legt er 50 deutsche Mark auf den Tisch. Ich ahne es aber schon. Es hat keinen Sinn, sich auf deinen Papa zu verlassen. Ich stelle mich vor ihn und vor deinen Onkel. Zu deinem Papa sage ich, er solle sofort eine Aushilfe für die Kneipe suchen und dein Onkel solle noch morgen in die Türkei fliegen und die Mutter seiner Kinder holen. Ich werde in der Fabrik um meine alte Stelle bitten. Und wenn möglich, morgen noch. Einen Tag später, 8:00 Uhr, stehe ich vor dem Personalbüro der Mercedes-Fabrik, unterschreibe den Vertrag, kann am nächsten Montag wieder in der alten Waschanlage meine Arbeit aufnehmen. Mit der Feile entgrate ich die Gussteile. 100, 200, 300, bis 500 soll ich es schaffen. Aber in Gedanken bin ich zu Hause. Was machen wohl die Kinder? Habt ihr ordentlich gegessen? Hoffe, euer Papa ist aufgestanden und kümmert sich um euch beide. Im Herbst 1986 kommt die Schwägerin Tante Gülay nach Deutschland. Bevor sie ihren Koffer auspackt, wäscht sie die Kinder. 8 Köpfe werden in einem Haus leben. Mein Gehalt reicht knapp für die Miete und für das Essen. Die Schulden auf der Bank müssen aber auch noch getilgt werden. Schulden triefen mir vom Rocksau. Der Bauer Helmut kommt jeden Samstag mit einer Kiste erlegter Hasen in die Kneipe. Zum Spargelstechen braucht er ungefähr 6 Frauen. Lass mich das klären, Helmut. Dein Papa kauft für mich einen alten VW-Bus. Ich kenne ja die Frauen, deren Männer den ganzen Tag in der Kneipe herumhängen. Nichts anderes als spielen, saufen und ficken im Kopf. Nach meiner Schicht sammle ich alle Frauen vor ihrer Haustür ein. Wir fahren zusammen nach Grefrath, verteilen uns wie Ameisen im Feld und stechen den goldenen Spargel aus seinem Versteck. Ich verstehe nicht so ganz, warum in Deutschland diese Wurzelart so heilig ist. Aber egal. Hauptsache, ich kann damit Geld verdienen. Nur bei Spargel bleibt es nicht. Nach der Saison geht es weiter mit Erdbeeren, mit Gurken. Der Troll und sein Dumbo. Dinscher. Wenn die Langeweile zu groß wurde, setzte ich mich auf das Klosett, öffnete das Badezimmerfenster, schaute verträumt auf den großen Parkplatz. Hier passierten oft seltsame Dinge. Männer in schwarzen Mänteln trafen sich, rauchten lange und krumme Zigaretten. Der Parkplatz war eingerahmt von Bäumen. Manchmal gingen diese Männer mit einer Frau hinter die Bäume. Alles ein wenig mysteriös. Die Müdigkeit der Frauen konnte man vom Weiten erkennen, auch ihr verwischtes Kajal unter den Augen. Die tollste Zeit war immer der Frühling. Im April kamen Menschen mit ihren Wohnwagen und besetzten den ganzen Parkplatz. An diesen Tagen blieb ich in der Kneipe, denn ihre Kinder kamen alle halbe Stunde rein und holten sich Erdnüsse oder Schokoriegel. Ich fragte mich, woher die an so viel Geld kamen. Wenn ich die Summen addierte, gab jedes Kind im Durchschnitt 5 Mark pro Tag für Süßigkeiten aus. In einem Monat machte das 150 Mark. Das war für mich eine riesige Summe. Insgesamt war es ein friedliches, lustiges Volk. Oft sangen sie zusammen Lieder, deren Texte ich nicht verstehen konnte. Dazu tanzten sie mit erhobenen Händen. Die Frauen waren schwer mit Gold behangen. Ihre übergroßen Ohrringe lösten bei mir Begeisterung aus. Von einem Wagen zum anderen wurden Wäscheleien gezogen. Mittags sah der Parkplatz wie eine Wäscherei aus. Auch die Farben und Formen ihrer Unterwäsche erregten meine Neugier. Unsere Unterwäsche war ausnahmslos weiß. Mutter kaufte diese jedes Jahr im Sommer auf dem Basar in der Türkei. Die auf der Leine gingen mehr in rötliche Töne über. Die Slips und Büßenhalter der Frauen waren mit glänzenden Steinen besetzt. Wie Katzenaugen glänzten sie im Sonnenlicht. Ein Weltraumschiff. Lichter gingen nachts an und aus. Mit den Kindern habe ich mich nie angefreundet. Wahrscheinlich war es das Vorurteil, das man mir unglücklicherweise eingepflanzt hatte. In der Türkei warnten uns die Erwachsenen vor Zigeunern. Wenn man sich weit weg vom Haus aufhielte, könnte es sein, dass man von denen verschleppt und in einem Brunnen geworfen würde. Ende Juni zogen diese Familien weiter. Man sah nie, dass sie aufräumten oder sich für eine neue Reise vorbereiteten. Von jetzt auf gleich verschwanden sie von der Bildfläche. Kurz danach, bevor die Sommerferien begannen, wurde der Parkplatz von Zirkusleuten besiedelt. Auch hier sah man nie die Ankunft oder den Aufbau. Auf einmal waren sie da. Das Zelt war über Nacht aufgebaut worden. Die Tiere standen in Herden zusammen, nur die Tiger blieben versteckt hinter Gittern. Ich freute mich am meisten auf den Elefanten. Ein ruhiges, nachdenkliches Wesen. Ich bat um Erlaubnis, das Tier zu füttern. Ich durfte. 2-mal am Tag lief ich hinüber, legte ihm haufenweise Stroh und 3 Eimer Wasser vor die Füße. Für meine Arbeit bekam ich vom Zirkusdirektor eine Freikarte. Der Löwe und der Mann mit dem Feuerring waren zwar die Stars der Show, doch meine Zuneigung galt dem Elefanten. Bei seinem Auftritt überfiel mich eine tiefe Melancholie. Die gleiche, die ich in seinen Augen sah. Ein Vorwurf, ein Widerspruch, eine Einsamkeit, die mich beschäftigten. Er tat auf der Bühne, was er tun musste. Und doch sah man seine Abneigung, sein Fremdsein. Das einzig Schöne war seine Kopfrückenbedeckung, die spitz auf seinem Rüssel endete. Ich fand sie so spektakulär, wie die Unterwäsche der Frauen auf dem Platz vorher, bunt mit glänzenden Fäden bestickt, zwischen seinen Augen der glänzende Smaragd. 5 Tage später war auch dieses Volk weg. Die Fläche konnte wieder von Kneipenbesuchern als Stellplatz benutzt werden. Der Umzug des Zirkus brachte eine neue Aufregung. Bald begannen die Sommerferien und die Familie würde wieder in die Türkei fahren. Ich glaube, ich war gerade mal 4 Jahre alt, als Vater mit einem blauen Fahrrad ankam. Er wollte mir das Radfahren beibringen. Zusammen gingen wir auf den Parkplatz. Durch den Regen hatten sich auf der holprigen Ebene tausende Pfützen gebildet. Wie es bei Vater so üblich war, suchte er für seine guten Taten die ungünstigste Zeit. »Wenn du hier fahren kannst, wirst du auf trockener Fläche fliegen können.« Das war seine Motivation. Mit beiden Händen hielt er den Gepäckträger fest und wollte, dass ich meine beiden Füße ganz fest auf die Pedale stellte und diese gleichmäßig trete. Solange er hinten festhielt, ging das gut, aber wenn er losließ, kippte ich mit dem Rad platsch in eine Pfütze. Mir machte es Angst. Ich dachte, die Pfützen könnten so tief wie ein Brunnen sein und würden mich einfach in die Tiefe schlucken. Ich war von unten bis oben klatschnass, Papa bis zu den Knien. Er wollte nicht aufgeben. Immer wieder wurde ein neuer Anlauf genommen. Immer wieder fiel ich auf die Schnauze. Die Hose bekam an vielen Stellen Risse. »Papa, bist du böse auf mich? Versprochen, ich werde es lernen.« Nach mehrmaligem Versuch war ich endlich in der Lage, das Gleichgewicht zu halten und konnte eine kurze Strecke ohne seine Unterstützung fahren. Und wieder, nochmal, bis ich einen Bogen um den ganzen Parkplatz radeln konnte. Mein Vater lächelte mich stolz an. Wie neugeborene Welpen torkelten wir nach Hause. Vater füllte die Badewanne mit warmem Wasser. Wie immer schüttete er etwas von diesem Kiefern-Shampoo hinein. Zusammen saßen wir dann in der Wanne, damit das Wasser unsere Knochen wärmte. Am nächsten Morgen war ich schon nach dem Aufstehen aufgeregt. Nicht wegen des Kindergartens, nein. Nachher am Nachmittag durfte ich bestimmt wieder flitzen. Dieselbe Hose lag neben meinem Bett. Mutter hatte sie schon repariert. Beiden Knieflächen hatte sie Flicken in Herzform verpasst. Knallrot. Das fand ich ein bisschen peinlich. Sah aus wie die Kartenmänner aus Alice im Wunderland. Aber egal. Die Freude auf dem Nachmittag war groß. Alles andere spielte keine Rolle. Ab dem Tag wurden der Parkplatz, der See, die engen Spazierwege in den Wäldern mein Revier. Ich stellte mir vor, ich wäre ein Adler und könnte den gesamten Himmel erobern. Mit dieser Idee im Kopf fuhr ich stundenlang auf meinem Rad. Ich gab ihm den Namen Dumbo. Der Adler und der Dumbo erfuhren so ein neues Gefühl, ein Gefühl der Unabhängigkeit, ein Gefühl für neue Forschungen. Ich war nicht mehr eifersüchtig auf die Gans von Nils Holgersson. Nein, er hatte seine Gans und ich mein Dumbo. Die Welt wurde von diesem Tag an größer und größer. Der bodenlose Nabel, Fatma. Und im Nabel der Fremde sind mehrere Hinterkammern gebaut. In allen suchst du für dein Unvermögen, für deine Sprachlosigkeit einen Rat, einen Stützbalken. Wartest zuversichtlich, wartest und gehst weiter. Das Ziel bleibt immer ein Rätsel, ein verschwiegenes Versprechen. So sah ich es. An die erste Fremde habe ich mich mit Flug und Landung gewöhnt. Die Vergangenheit hat mir dabei geholfen, das vaterlose Mädchen, die Armut. Ihr, meine Kinder, solltet nicht das erleben, was ich schon hinter mir hatte. Das war meine einzige Sorge. Letztendlich ist es ein fremdes Land. Du bist der Gast, der produzieren soll. Dein Platz ist befristet, solange du funktionierst. Das Umfeld lässt dich diese Lehre nicht vergessen. Du bist jung und hast Kraft. Beschwere dich nicht wegen der Arbeit. Arbeite, Fatma, sagte ich zu mir. Ich habe gearbeitet in Fabrikhallen, auf Spargel- und Erdbeerfeldern. Ich habe nie geahnt, dass der Körper eines Tages die Jugend verraten könnte. Das tut er. Auch das durfte ich später zu spüren bekommen. Und die Hinterkammern, die im Nabel der Fremde immer wuchtiger wurden. Die Krankenzimmer, die leeren, stillen, kalten Gänge, das schrille Licht in OP-Sälen. Lach mich bitte nicht aus. Die deutschen Ärzte haben mehr an mir rumgefummelt als dein Papa. Es gibt keine Stelle, die nicht geschnitten ist. Das Skalpell ist ehrlos. Wenn es einmal unter die Haut dringt, will es immer tiefer. Von OP zu OP wurde ich zu einem größeren Krüppel. Die Zeit für euch wurde immer knapper. Die alltäglichen Dinge drängelten sich immer nach vorne. Die Griechin Zeynep, meine Nachbarin, stand mir oft zur Seite. »Ach, Kaleh, mach dir keinen Kopf, ich stehe hinter dir wie ein Berg.« Sie ist vor Jahren verstorben. Das Paradies soll ihr Ort sein. Ich schulde ihr sehr viel. Das Jahr 1989, ihr Kinder kommt schon alleine zurecht, habt eure eigenen Hausschlüssel. Deine Oma wird von ihrer Schwiegertochter vor die Tür gesetzt. Sie brauchte keine Babysitterin mehr. Ja, was sollte ich machen, Dinger? In das enge Kinderzimmer stelle ich ein fünftes Bett. Wo waren wir geblieben? Ah, die Krankenhäuser. Ich packe meine Tasche, fülle die Gefriertruhe mit gebackenem, gebratenem, gekochtem Zeug und begebe mich in die Hände der Ärzte. Aber was macht ihr? Was machen die Kinder ohne mich? Wie diese Schuldgefühle tiefe Schnitte im Fleisch verursachen, habe ich an solchen Tagen erfahren. Ich bring das Mehl, wir backen Börek, Kalle. Zeynep. Nach dem Abendessen fährt Ahmed nach Loberich, in die Kneipe von Yılmaz. Warte noch einen Moment, rufe ich ihm hinterher, während ich das gespülte Geschirr abtrockne. Packe in die Tüte zwei Tüten Mehl, Spinat und eine Handvoll Schafskäse. Im Winter sind die Tage zu kurz. Fatma, das Mädchen braucht mich. Neben der Fabrik putzt sie noch die Kneipe. Ihre Kinder sind noch klein. Im Sommer sind die Tage lang, aber die Feldarbeit kommt dann noch dazu. Bei Fatma ändert sich also nichts. Mit Ahmed fahren wir von Dülken nach Loberich. 10 Minuten mit dem Auto. Wie immer, Fatma ist außer Atem, müde, ihr Blick umwölkt. Die Kinder sitzen am Spielautomaten. Dinçer kommt mit seiner rotzigen Nase angelaufen. »Wie geht es der Zitrone? Wann darf ich sie wieder besuchen?« »Zitrone ist mein Wellenstich, mein Mitbewohner, mein Freund.« »Wann immer du willst. Sage deinem Vater, er soll dich mal vorbeibringen.« Dinchas schwarze Augen funkeln. Der Küchentisch ist verwüstet. »Mach du dein Ding, ich knete schon mal den Teig, Kalle«, sage ich, und binde mir die Schürze um. Während ich den Teig knete, kommt Fatma mit 2 Tassen Kaffee die Treppe hochgelaufen. Ich wasche meine Hände, lege den Teig zum Aufgehen auf den Heizkörper, setze mich zu ihr, zünde meine Zigarette an. Oft verbringen wir die halbe Stunde mit Schweigen. Auch ohne Worte verstehen wir uns. Fatma sieht meine Wunden und ich ihre. Unsere Vergangenheit ist aus gleichem Holz geschnitzt. Bis 1955 lebte ich mit meinen Eltern in Istanbul. Mein Vater war der beste Schuster in Pera. Er hat mir den türkischen Namen Zeynep gegeben, weil sein Lieblingslied aus Anatolien einem Mädchen namens Zeynep gewidmet war. Für Zeynep ließ ich einen Kamm aus Gold schmieden. Damit soll sie ihre Locken kämmen. Ich war 10 Jahre alt, als dieser verdammte Tag unser Leben und das vieler Minderheiten in Istanbul gegen die Wand schlug. In Absprache mit Staatsorganen schrieb die Zeitung Istanbul Express, dass in Thessaloniki das Geburtshaus von Atatürk von Griechen bombardiert worden sei. Auch wir Griechen in Istanbul wurden für diesen Anschlag schuldig erklärt. Es gibt immer und überall hungrige Hunde, die für ein paar Almosen das Gewissen aus dem Kopf schmeißen. Sofort wurden Trupps von Männern organisiert. Die ersten markierten die Fassaden unserer Häuser und Geschäfte. Den Rest erledigte die nächste Gruppe mit Stöcken und Waffen. Nicht nur Griechen zählten zu den Minderheiten, auch Armenier, Juden, Assyrer. Mein Vater kam nach Hause und verriegelte zuerst alle Türen. Eine Woche durfte keiner von uns vor die Tür. Mit Hilfe eines Lederhändlers fuhren wir mit 2 Koffern Gepäck nach Izmir und von da aus mit der Fähre über das Ägäische Meer nach Kavala, in die Stadt, wo einmal die Großmutter von Fatma gelebt hat. Meine Mutter dachte sich bis zu ihrem Tod Lieder über die Ausplünderung ihres Hauses aus und sang sie. Im Jahr 1968 kam ich allein nach Deutschland, hatte hier niemanden. In der Fabrik lernte ich den Ahmed kennen. Er war genauso allein wie ich. Bei ihm habe ich Zuflucht gefunden. Seine Frau lebte mit 2 Söhnen in der Osttürkei. Ahmed schickte an jedem Monatsende einen Teil seines Gehalts an seine Fernfamilie. Einige sahen mich als seine Mätresse, deutlicher gesagt als eine Hure. Zwischen mir und Ahmed war das kein Thema. Er war mir gegenüber offen, er hat nie ein Geheimnis aus seiner Familie gemacht. Und ich habe ihn so akzeptiert, wie er ist. Ich koche für ihn, wasche, bügle seine Wäsche, wasche ihm den Rücken und werde als böse Mätresse abgestempelt. Seine Frau in der Türkei, die jeden Monat das Geld abhebt, ist dann die Arme, die Betrogene. So einfach ist es nicht. Aber was soll's? Ahmed erzählte mir, dass die Frau von Yilmaz, die Fatma, im 5. Monat schwanger war und Gelüste nach Maiskolben verspürte. Er wollte bei uns auf dem Bauernhof mal fragen, ob sowas noch zu finden wäre. Aber wo sollte der Bauer mitten im Januar Maiskolben finden? In einem Supermarkt hatte ich vor ein paar Wochen noch gekochte Maiskolben im 2er-Pack gesehen. Ich fuhr mit Ahmed zum Supermarkt. Da lagen die immer noch in der Kühltruhe. Wir kauften 2 Packungen und brachten diese nach Loberich. So habe ich Fatma kennengelernt. Heute ist sie mir näher als meine eigene Familie. Wie gesagt, bei uns beiden findet sich dieselbe Wunde an der gleichen Stelle. Vor Weihnachten backten wir gemeinsam Kavala-Plätzchen mit Mandeln. Dinca und Özgür mochten diese auch sehr. Vor Ramadan bereiteten wir Halva zu, backten Yufkas und Börek. Vielleicht ist diese Wundenverwandtschaft die engste, ehrlichste Beziehung, die es geben kann. Dann spielen auch die Herkunft, der Glaube keine Rolle mehr. Der Teig ist bereit, lass uns an die Arbeit gehen, bevor die Ksanar, die Kinder vor Hunger, die Wände anknabbern. Ich hatte Fatma beigebracht, wie man den Teig mit den Händen so groß wie die Tischfläche streckt. Mehr als ein paar Tropfen Öl braucht man dafür nicht. Und dann konnte sie es besser als ich. Während sie den Teig hauchdünn auszog, wusch und hackte ich den Spinat. Und sobald das erste Blech im Ofen war, setzte ich die Teekanne auf den Herd. Mit allem waren wir dann in einer Stunde fertig und es wurde zusammen gegessen. Wenn die Kinder ins Bett gingen, schütteten wir uns gegenseitig noch bis Mitternacht die Herzen aus. Ich fragte Fatma, wie es mit mir wohl enden würde. Was mache ich, wenn mich Ahmed eines Tages vor die Tür setzt oder einfach zurück zu seiner Familie fährt? Kommt Tag, kommt Lösung, tröstete sie mich mit ihrer warmen Stimme. Fatma war ein gläubiges Mädchen. Alle waren für sie Kinder Gottes. Sie machte niemandem Vorwürfe. Sie selbst betete 5-mal am Tag, buk zum Zuckerfest von morgens bis abends, ließ zum Opferfest ein Schaf schlachten. Das Essen hat sie an uns und andere verteilt, ob man ihrer Religion angehörte oder nicht. Auch gegenüber den Mädchen in der Kneipe hat sie nie den Finger erhoben. Eines Tages werden sie merken, dass die Jugend verweht, die Schönheit verblasst, die Einsamkeit sich bis ins Mark festsetzt. Spätestens dann werden sie es schon merken. Und wie kann ich anderen sagen, sie würden ein falsches Leben leben, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe? Mehr sagte sie nicht. Hat allen ein Bett zur Verfügung gestellt, ein warmes Gericht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Alle wussten, die Welt tickte anders, wo die Menschen kaum etwas besaßen. Dort sprudelten immer Sünde und Unmoral, weil der Eigennutz alles andere in den Schatten stellte. Alle 2 Jahre verbreitete sich das Gerücht, dass die Firma Pierburg ihre Tore schließe. Mehr als der Hälfte der Mitarbeiter kündigen werde. Wie im Jahr 1989, als eine Finanzkrise eine große Welle durch die Welt machte. Diese Gerüchte verunsicherten Fatma sehr. Sie sprach nur noch von Schulden, die sie noch abbezahlen musste. Wie würde sie dann die Kinder großziehen? Allein auf die Einnahmen der Kneipe konnte sie sich nicht verlassen. Kommt Zeit, kommt Lösung, Kalle. Ich tröstete sie mit ihren eigenen Worten. Die Sorgen des Alltags waren wie eine Schleife, das Ende war nie zu finden. So gab es auch zwischen uns immer etwas zu klären. Bis Yılmaz nach oben in die Küche rief. »Zeynep, Ahmet möchte nach Hause fahren!« Diese Zeremonie wiederholte sich 1 bis 2 Mal die Woche, bis Ahmet in der Fabrik einen Schlaganfall erlitt und bettlägerig wurde. Die Mätresse durfte jetzt die Krankenpflegerin spielen. So ist es nun mal. Kein Grund, sich zu beschweren. Ab und zu rief Fatma an. »Kalle, wie geht's? Seid ihr zu Hause? Ich werde gleich mit Yılmaz ein Blech Börek schicken. Dinca kommt mit, er will unbedingt den Vogel sehen.« »Ach, Fatma, ach, Kalle.« Alle sprechen von Ehre. Fatma. In Grevenbruch, der ersten Stadt in Deutschland, in die wir nach unserer Ankunft vom Kölner Dom aus gebracht wurden, lebte ein Zuchhälter namens Cemal. Cemal sammelte junge Mädchen, die ihre Familien aus Angst und vor Sehnsucht nach Freiheit verließen. Die meisten hatten sich unglücklich verliebt oder ihre Jungfräulichkeit verloren und konnten aus Furcht vor Bestrafung und Gewalt nicht mehr ins Elternhaus zurück. Der kleine Cemal, wir sagten Cemal mit dem Arsch nah am Boden, suchte für diese Mädchen nach Kunden in Kneipen. 4 oder 5 Mädchen brachte er damals zu uns. In der Kneipe durften sie kellnern, putzen, mehr nicht, das war meine Bedingung. Prostitution ging gar nicht. Ich weiß doch, wie die türkischen Männer ticken. Fast alle tragen ihr Gehirn im Schwanz. Versuchte die Mädchen zu überzeugen, wieder zu ihren Eltern zu fahren. Letztendlich waren es Mütter und Väter, die würden ihnen schon verzeihen. Yılmaz findet die Eltern. Mit unserer VW-Karre machen wir eine Deutschlandreise. Die Gül fahren wir nach Köln, die Selma nach Frankfurt, versuchen die Eltern zu überreden. Die Mütter werden sofort weich und wollen ihre Kinder wieder aufnehmen. Bei den Vätern und Brüdern ist es schwieriger. Diese Männer, die bei jeder Möglichkeit Sabbat hinter jeder Frau herlaufen, die sind fest davon überzeugt, dass die Familienehre über alles geht. Ach, diese Dummköpfe. Das Mädchen namens Gül kommt, wie gesagt, aus Köln. Der Vater empfängt uns vor der Haustür, das Gesicht hart wie ein Panzer. Sie ist auf dem Strich gelandet. Ich werde mich nicht bemühen, ihr zu verzeihen, murmelt er. Nach 3 Monaten kommt Gül wieder nach Lobberich, mietet sich ein kleines Zimmer und eröffnet ihr Gewerbe. All die Männer, Väter und Söhne stehen vor ihrer Türschlange. Männer, die Familienehre für sehr wichtig halten. Ich erfahre es viel später. Ziehe meinen Mantel an, möchte zu ihr. Vielleicht können ein paar Ohrfeigen helfen. Mein Schwager hält mich davon ab. Nach 1 Jahr ersticht sie einen Kunden mit dem Messer. Aus dem Kölner Knast schreibt sie uns Briefe. Verzeiht mir, schreibt sie. Verzeihen? Gott soll dir verzeihen. Ich mische mich da nicht ein. Dinja, du liest mir die Briefe von ihr vor. Diese enden immer mit einem Gedicht. Menschen sind komisch. Wenn einem der Hintern brennt, wird aus jedem ein Dichter. Seltsam. Wie gesagt, manchmal klappt es. Die Familien kommen wieder zusammen. Manchmal fahren wir mit dem weinenden Mädchen auf dem Rücksitz wieder nach Hause. Ich weiß auch, viele von den Mädchen haben heute Kinder, eine eigene Familie. Das Lied der Huren. Wir tragen unser Schweigen im Brustkorb. In diesem Schweigen lodern hohe Flammen, viele Hochfeuer. Wir möchten ins Meer geworfen werden, auf der Mähne der Wellen brausen, möchten zum Strand gespült werden, verstummt und müde wie ein Stein. Das Leben ist kein Kampf. Weder der Niederlage noch dem Sieg wollen wir das Gesicht einreiben. Selten wird aus einem Traum ein hoher Berg. An seinem Rücken pflücken wir wilde Blüten. Selten fällt die kindliche Seele in die Reife. Hinter uns sind wirbelnde Staubwolken. Die Flucht wird ergriffen, der Wind, unser Brot, unser eisiges Wasser. Uns kann kein Prügel halten. Lieber zertrümmern wir das vertraute Heim. Natürlich ist die Einsamkeit unser teuerstes Gut. Wir geben ihr einen Tritt, bekommen Tritte zurück. Aus rohem Wort legen wir die Wunde offen, kehren zu uns zurück und bekehren die Welt. Finden uns an einem Abgrund wieder, ergreifen den Verstand, werfen ihn in die hungrige Tiefe. So wie wir der Sünde verfallen sind, so erschrecken wir uns vor eurer Güte. Denn eins wissen wir, der Weg zu eurer Güte führt über die Glut. Deshalb verglühen wir lieber zu Asche im eigenen Feuer. Denn auch wir haben das Wasser aus dem Tonkrug geschlürft. Auch wir besteigen die Sterblichkeit zwischen hier und Fernsein. Letztendlich ist es eine ewige Trunkenheit, ob wir uns in den heiligen Fluss legen oder in den bitteren Wein. Kneipenszene 1. Ein Traum von Dinscher. Männer tragen Dämonenköpfe, wie in dem Film Legende von Ridley Scott. Hast du das neue Küken gesehen? Ich würde sie sofort abschleppen, besteigen, ihr die Butter auf das Brot schmieren. Meinst du die mit den langen blonden Haaren? Ja, die Haare wedeln über ihren Arsch. Die Stute macht mich verrückt. Sie heißt Selma. Sieht nach einem guten Motor aus. Da musst du aber schnell sein, denn wenn die Fatma deine Gedanken liest, hast du verloren. Sie auf den Boden legen und den Hammer so richtig auf den Amboss schlagen, das brauche ich jetzt. Dir ist nicht mehr zu helfen, du Schwein. Mama kommt mit einem Besen in der Hand. Ihr seid alte Männer, schämt ihr euch überhaupt nicht? Schwester Fatma, nimm es nicht so ernst, das war doch nur Spaß. Denk gar nicht daran. Sie ist ein flügelloser Vogel, lebt hier in meiner Obhut, verdient ihr Geld. Wer sie schief anglotzt, kriegt Ärger mit mir. Und wenn sie es auch will? Bringt mich nicht auf die Palme. Draußen könnt ihr jede Scheiße treiben, die ihr wollt, aber nicht hier. Hier muss sich jeder beherrschen und wehe, einer von euch geht an den Reißverschluss. Schwester Fatma, kannst du meinen Weib anrufen? Sag ihr, sie soll die Kinder mit Geld schicken. Das Spiel wird noch dauern. Wir haben fast Mitternacht. Deine Frau Fatima hat den ganzen Tag geschuftet. Die Kinder sind längst im Bett. Wieso spielst du, wenn du kein Geld hast? Soll deine Frau die 6 Kinder ernähren oder nur noch deine Schulden begleichen? Wenn du kein Geld hast, wieso spielst du weiter? Sag doch gleich, dass du eine Niete bist. Auch im Schuldenheft gibt es keinen Platz mehr. Müsst ihr diese Pisse trinken? Schwester, wir trinken, damit ihr Geld verdient. Ah, damit wir Geld verdienen. Das Bier wird hier nicht vom Wasserhahn geliefert. Du hast nie Geld in der Tasche. Und wer bezahlt das? Jeder von euch bekommt noch ein Bier. Ja, aber das Mädchen lasst ihr in Ruhe. Verstanden? Deutsch. Eine nagelneue Sprache. Dincer. Das Jahr 1984. Mein erster Tag im Kindergarten. Mit den anderen Kindern rede ich kein einziges Wort. Sitze in der Ecke wie eine Skulptur. Eine andere Sprache wird hier gesprochen. Wir leben zwar in Deutschland, trotzdem finde ich es seltsam, dass hier Deutsch gesprochen wird. Das Ghetto-Kind hat es schwer mit der neuen Kultur. Es ist Hochsommer, die Spielstube unerträglich warm. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus, gehe mit langsamen Schritten zu der Kindergärtnerin und zeige auf die Flasche. Kann ich eine Wasser? Sie schmunzelt mich zuerst an und korrigiert mich, ohne mir den gebrochenen Satz ins Gesicht zu schlagen. Ja, du darfst Wasser trinken. Selbst heute kommt es vor, dass ich die Artikel durcheinander bringe. Meistens liest Wolfgang, mein Freund, die Texte als erster, bevor sie irgendwo veröffentlicht werden. Irgendwie habe ich es geschafft, dieses Ghetto bis in die Gegenwart zu tragen. Zu Mittag müssen wir Kinder alle an einem großen Tisch sitzen. Es gibt lauwarmen Eistee und Zwieback. Ich hatte natürlich nicht wirklich mit Sucuk gerechnet. Aber ein Spiegelei, vielleicht ein bisschen Fladenbrot dazu wäre nicht schlecht gewesen. Wie Nagetiere knabbern wir an diesem Stück hartem Brot. Auch an den folgenden Tagen komme ich aus meiner Rolle des Außerirdischen nicht raus. 2, 3 Jungs gibt es in der Gruppe, die mich für taubstumm halten. Eines Tages werde ich von der Kindergärtnerin aufgefordert, mit den anderen im Sandkasten zu spielen. Für eine Ablehnung fehlt mir der Mut. Ich setze mich auf den Kastenrand. Die 2, 3 Kinder kommen mit ihren Eimern und überschütten mich mit Sand. Immer wieder von den Ohren bis zu den Nasenlöchern bin ich mit Sand vollgestopft. Vater holt mich ab. Er merkt es nicht einmal. Als wir zu Hause ankommen, siehst du mich erschreckt an. Sofort in die Badewanne. Deine Stimme klingt verärgert. Und zieh dich erst aus, wenn du in der Wanne bist. Ich mach, wie du es willst. Dann kommst du noch hinter mir her und ziehst mir die Unterhose runter. Beim Waschen schimpfst du mit mir, weil ich mich nicht gewehrt habe. Am nächsten Tag sitze ich auf der Kante des Sandkastens. Die 3 kommen wieder auf mich zu. Ich nehme den Plastikkran und hau damit dem Vorderen auf den Kopf. Seine Stirn blutet. Ein Arzt und die Eltern werden angerufen. Zuerst kommt der Arzt, dann kommt Papa und später kommt die Mutter des Jungen. Papa soll mich nach Hause bringen. Morgen soll ich zu Hause bleiben. Papa soll bitte mit dir im Kindergarten erscheinen. Als sie vom Kindergarten zurückkommt, schmunzelt Papa. Du siehst gestresst aus und schimpfst. 1000 Worte hat die Frau gesprochen. Ich habe mehr als die Hälfte nicht verstanden. Wenn du mir wieder Kummer bereitest, breche ich dir die Beine, ist das klar? Was nun? 2 Tage davor hast du mit mir geschimpft, weil ich keinen Widerstand geleistet habe. Und jetzt so? Ich hab dir gesagt, du sollst dich wehren und nicht die Köpfe wie Melonen durchteilen. Vater und du, ihr geht in die Küche. Ich höre deine klagende Stimme. Vor 2 Tagen noch haben die Kinder Dincer gedemütigt, misshandelt. Wurden die Eltern der Kinder auch zu einem Gespräch eingeladen? Natürlich nicht. Aber wenn mein Kind sich wehrt, wird es wie ein Krimineller behandelt. Glauben die, ich bin so naiv und merke das nicht? Vater schweigt vor deiner Tirade. Ich fühle mich wieder besser. Auch wenn du es mir nicht ins Gesicht gesagt hast, weiß ich jetzt, dass du auf meiner Seite bist. So langsam kriege ich ordentliche Sätze hin. Beginne auch zu Hause Deutsch zu reden. Alle sind begeistert. Du rufst deinen Bruder an, erzählst ihm, wie fließend ich Deutsch sprechen kann. Deine Stimme ist so übertrieben stolz. Ein Fremder könnte beim Zuhören denken, dein Sohn sei jetzt Oxford-Absolvent. Die Lage wird noch übertriebener. Ich werde in der Sippe fast zu einem staatlich geprüften Dolmetscher erklärt. Egal wer beim Arzt, beim Rechtsanwalt, bei der Bank einen Termin hat, ich werde wie eine Aldi-Tüte mitgeschleppt. Besonders die Frauen in der Verwandtschaft geben keine Ruhe. Mindestens 2 Arztbesuche gehören zum Wochenplan. Diese Arztbesuche haben ihre komischen Momente. Zum Beispiel wird meine Oma, die schon eine Pilgerreise nach Mekka unternommen hat und eine sehr strenge Hadji ist, die keine einzige Haarsträhne unbedeckt lässt, im Untersuchungsraum zu einem Striptease-Girl. Bevor der Arzt die Schublade öffnet und nach der Spritze greift, lässt sie alles vom Leib fallen. Ist gut, ist gut. Ich brauche nur ein bisschen Pobacke. Hier versucht Dr. Hatschan mit Daumen und Zeigefinger die winzige Fläche zu zeigen. Aber die Oma hat ihre eigene Art, lässt sich nicht ablenken und steht wie die heilige Eva vor ihrem Adam. Dabei bleibt es nicht. Sie zeigt ihm fast alle Körperteile. Er solle bitte mal drüber gehen, so wird er sehen, wie angeschwollen ihr Körper, wie kaputt die ganzen Knochen seien. Nachdem Dr. Hatschan den ganzen Körper abgetastet hat, bittet er sie, sich wieder anzuziehen und beginnt mit seinen Notizen. Nachdem Oma wieder bekleidet ist, nimmt sie aus ihrer Manteltasche 3-4 Medikamentenverpackungen und legt sie dem Doktor auf den Tisch. Diese Medikamente hätte sie von anderen Frauen aus der Sippe empfohlen bekommen. Die sollen sehr gut gegen die Schmerzen sein. Er solle sie bitte mit auf das Rezept schreiben. Kopfschüttelnd wirft der Doktor die Verpackungen in den Papierkorb. Wieso sollte er Tabletten gegen Migräne aufschreiben, wenn es so eine Diagnose nie gab? Auf dem Weg nach Hause fragte ich Oma einmal, wieso sie sich immer ganz ausziehe. Sie bekäme doch nur eine Spritze. Schau du nach vorne. Ich weiß doch, was der Bastard für ein mieser Kerl ist. Er hat es auch lieber so. Und wehe, du erzählst zu Hause diesen Unsinn. Ich werde dich mit der Bratpfanne in Stücke teilen. Hast du mich verstanden? Ich bin über 80 Jahre alt und habe bis zum heutigen Tag für meine Ehre gelebt. Was du mir alles vorwirfst. Schluss jetzt! Bist wie dein Vater, nur Teufelskram im Kopf. Der Knall an der Wand. Dincher. Du kamst von der Firma, musstest aber wieder los aufs Feld. Es war die schwülste Zeit des Jahres. Die Zeit der Gurken. Noch in deinem Arbeitskittel wolltest du in der halben Stunde, die dir noch blieb, die Küche aufräumen. Vater saß am Küchentisch und versuchte ungeschickt, die Batterie seiner Uhr zu wechseln. Ich saß auf der Fensterbank, von der man auf das Dach der Kneipe gelangen konnte. Auf den meisten Fotos meiner Kindheit posiere ich hier über diesem Dach. Deine Teigschüssel füllte ich mit Wasser und ließ den ganzen Nachmittag Papierschiffchen segeln. Dann war da noch dieses Puzzle aus 1000 Teilen, die sich zu einem wiehernden weißen Pferd zusammenfügen ließen. Yilmaz, Kartoffeln und Eier sind schon im Topf. Du kannst sie nachher kochen und schälen. Das reicht für die Kinder. Für morgen habe ich nichts mehr da. Kannst du heute ein bisschen einkaufen? Vater gab keinen Ton von sich, versuchte immer noch, seine Uhr zum Laufen zu bringen. Yilmaz, gib mir doch wenigstens eine Antwort. Willi rechnet erst am Montag ab. Ist die Kasse schon wieder leer? Ich hörte den Knall der Uhr an der Wand. Erschrocken sprang ich auf das Dach, versteckte mich hinter dem Schornstein. Die Welt wurde ganz still. Stand ewige Minuten wie aus Blei gegossen hinter dem Schornstein. Erst als mein Herz sich wieder beruhigt hatte, wagte ich mich aus meinem Versteck. Ging mit langsamen Schritten zum Küchenfenster. Du saßt jetzt am Küchentisch, die Arme auf dem Tisch gekreuzt, der Kopf auf deinen beiden Armen. Ich hörte dein leises Schluchzen, sah die vielen Teile der Uhr auf dem Boden, eine dunkle Kerbe über der Arbeitsplatte an der weißen Wand. Schnell holte ich mein Puzzle und setzte mich zu dir, fing von vorne an, wollte schnell den Kopf des Pferdes zusammenbasteln und ihn dir zeigen. Bevor ich mit der Augenpartie fertig war, hast du den Kopf gehoben, die Tränen mit deinem Kopftuch abgewischt, hast meine Haare geküsst und gingst mit schweren Schritten die Treppe hinunter. Zurück blieb das gleiche Knacken der Stille. Das war der Moment, wo ich dachte, ich als ältester Sohn der Familie könnte vielleicht auch eine Arbeit finden und meine Eltern unterstützen. Schließlich war ich jetzt fast 7 und könnte auch ein wenig Verantwortung übernehmen. Ich nahm die Schürze, die an der Tür hing, wickelte die Bänder um den Bauch, fing an, das Geschirr im Becken zu spülen, kehrte dann mit dem Besen die 1000 Teile der Uhr zusammen, ab in den Müll, holte vom Keller Kartoffeln, aus dem Kühlschrank die Eier, setzte den großen Topf, gefüllt mit Wasser, auf den Herd. Nachdem das Wasser ordentlich sprudelte, schaltete ich den Herd aus, schüttete die gekochten Kartoffeln und Eier in die Spüle, ließ das Wasser so lange laufen, bis alles kalt wurde, pellte jede einzelne Kartoffel und jedes Ei und legte alles in eine Schüssel. Danach nahm ich ein Obstmesser aus der Schublade und fing mit der Operation an. Die tieferen Risse in den Kartoffeln, die von den Gabeln der Roder verursacht worden waren, mussten entfernt werden. Etwa die Hälfte der vorherigen Menge blieb danach übrig. Ich war von meiner Arbeit enttäuscht. hätte alles sorgfältiger machen können, habe an dem Abend auf den Treppenstufen auf dich gewartet, um dir zu zeigen, was ich alles schaffen kann, überlegte dabei, wie ich es dir am besten sagen sollte, dass ich die Schule abbrechen und mir eine Arbeit suchen würde. Doch irgendwann wurde es zu spät und Vater forderte mich auf, zu Bett zu gehen. Ich war dann sehr müde und schlief sofort ein. Am nächsten Tag hatte ich nicht den Mut, dir von meinem großen Plan zu erzählen. Stattdessen schmiedete ich neue Pläne. Am Samstagmorgen, wenn ich schulfrei hätte, würdest du es sehen. Ja, ich wusste, dass du Samstag schon um 6 Uhr auf das Feld an der Grenze fahren würdest. Ich verbrachte die Nacht im Halbschlaf, stand um 5 Uhr auf, nahm den Schlüssel vom VW-Bus, öffnete die Schiebetür und lief wieder nach oben, legte den Schlüssel auf die Kommode neben dem Telefon. Dann wieder hinunter. Ich rollte mich wie ein Igel unter dem Rücksitz zusammen. Ich wollte unsichtbar sein, denn ich konnte nicht einschätzen, wie du auf meine Idee reagieren würdest. Ich kenne ja auch deine wütende Seite, wenn dir was nicht passt. Das Warten dauerte bestimmt ein Jahr. Ich nickte vor Müdigkeit ein, bis du die Tür öffnetest. Die Thermoskanne und die kleine Brottüte für die Mittagspause, in der wie immer 2 Scheiben Brot, eine Tomate und eine Peperoni waren, legtest du auf den Beifahrersitz. Mein Herz schlug vor Aufregung wie ein Trommelbando. Ich vergaß zu atmen. Du schnalltest dich an, stecktest den Zündschlüssel ins Schloss. Mit dem Anspringen des Motors bekam ich einen Schwitzanfall. Die Mischung aus Angst und Neugier ließen meine Atemzüge kippen. Ich hörte ein langes Bismillahirrahmanirrahim. Du fuhrst los. Nach ein paar Minuten standen wir schon vor Tante Fadimes Haus. Es ärgerte dich, dass sie noch nicht draußen vor der Tür stand. Drücktest fest auf die Hupe, sie öffnete die Schiebetür. »Wo bleibst du, Schwester? Wir müssen noch die anderen 5 Frauen abholen. Willi hat uns für 7 Uhr bestellt.« Hab die ganze Nacht wieder auf den Mann gewartet. »Er ist erst in den Morgenstunden gekommen. Natürlich besoffen«, antwortete Tante Fadime seufzend. »Und wie viel wollte der Taxifahrer heute?« 80 Mark. Das ganze Geld für den Wocheneinkauf habe ich dem Taxifahrer auf die Hand gezählt. Der Hurensohn hat sich von Köln nach Hause fahren lassen. Er war bestimmt wieder in dem großen Casino.« »Hat er dich geschlagen?« Tante Fadime konnte nicht antworten. Sie weinte. Du fuhrst weiter zur Bushaltestelle. Da warteten die nächsten 2 Frauen. Erst als du das 4. Mal angehalten hattest, wurde ich von Tante Elmas entdeckt. »Fatma, was macht das Kind hier unter dem Sitz?« »Welches Kind?« Tante Fadime beugte sich runter, ihre Kugelaugen gafften mich an wie eine Eule. »Tatsächlich, Dincer liegt hier unter dem Sitz?« Jetzt kam der Moment der Klarstellung. Du fuhrst an die Seite, stiegst aus, öffnetest die Schiebetür und peng! Unser Augenkontakt. Ich kannte diesen Blick. Bevor du die Krallen ausstrecktest, kam ich aus meinem Versteck, stellte mich vor dich hin und versuchte stotternd, dir meinen Plan begreiflich zu machen. Ich werde ab jetzt mit dir auf das Feld kommen, arbeiten und Geld verdienen, damit du nicht mehr weinst. Und wenn du mich jetzt nach Hause schickst, komme ich mit dem Fahrrad nach. Ich kenne die Strecke. Das Feld ist hinter dem Schwimmbad. Ist mir egal, du kannst mich auch schlagen. Ich mache es trotzdem. Setz dich vernünftig auf den Sitz. Mehr hast du nicht gesagt. Hast mit dem Bus einen U-Turn gemacht und bist die Strecke zurückgefahren. Keine von den Frauen sprach ein Wort. Alle wussten, wenn Fatma sauer ist, sollte man sich nicht einmischen. Als wir wieder vor unserer Haustür standen, öffnete Tante Fatima die Schiebetür und sagte mir, ich solle vernünftig sein und zurück ins Haus gehen. Er kann sitzen bleiben. Ich sag nur Hirnmase Bescheid. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben. Yeah! Ich hatte es geschafft. Sie war damit einverstanden. Tante Elmas gab mir einen dicken Kuss auf die Wange. Unsere Männer liegen wie Vieh im Bett und die Kinder kommen mit aufs Feld. Was für ein Leben, was für ein scheiß Schicksal, dramatisierte sie die ganze Szene mit ihrer wehleidigen Stimme. Egal. Nichts auf der Welt konnte meine Freude kleiner machen. Du kamst wieder zurück, der Bus sauste mit Vollgas los. Es lief deine Lieblingskassette von Yüksel Özkas ab. Ihr nanntet sie die Nachtigall Kölns. Ich ging den Fluss entlang, trank das kalte Wasser, wie ich auf diese Sorgen verfallen bin. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen? In Greffrath hast du den Bus in den Hof gefahren. Steig aus, fordertest du mich auf. Ich stieg aus und lief dir hinterher. Du riefst nach Willi, deine Stimme klang wie eine Schlagbohrmaschine. Egal, auch das konnte ich verkraften. Willi öffnete das große Tor vom Kuhstall und kam mit seinen knielangen Stiefeln auf uns zu. Er möchte arbeiten. Ich war jetzt mit den Frauen aufs Feld. Ich überlasse es dir, was du mit ihm machst. So fing eine neue Geschichte an. Eine Geschichte, die auch noch nach Jahren ihre Spuren zeigt. Weißt du, was mit dem Puzzle geworden ist? Ich habe es nie mehr angefasst. Kaputt ist kaputt. Fatma. Die Arbeit auf dem Feld ging bis in die späten Abendstunden. Besonders bei schwülem Wetter wächst diese Wurzel unheimlich schnell. Du kommst gar nicht hinterher. Ihr müsst noch gewaschen werden, wir müssen noch ein wenig aufräumen. Nach nur 4 Stunden Schlaf muss ich wieder aufstehen, für meine andere Arbeit in der Metallteilefabrik. Ich bin in der Frühschicht eingeteilt und stehe an der Waschanlage. Es fehlen Stahlkörbe. Wohin soll ich die Gussstücke einsortieren? Der Gabelstapler ist auch nicht zu sehen. Die fertigen Teile stauen sich auf dem Band. Akkord, Akkord! Ich laufe in die andere Abteilung, um dort Körbe zu holen. Betrete die Halle. Das Eisentor bewegt sich hinter mir. Ich höre es, aber bevor ich zur Seite springen kann, werde ich auf den Boden geschleudert. Der Boden ist eiskalt, der Boden ist eiskalt. Ich höre, wie meine Knochen brechen, verliere das Bewusstsein. Die Augen öffne ich erst wieder im Krankenhaus. 2 Jahre dauerte die Behandlung. Operation, Reha, Operation, Reha. Ich sah mich nur noch als halber Mensch. War keine richtige Mutter, keine Frau, keine Arbeiterin mehr. Ihr kamt mich besuchen. Euch beiden streichelte ich übers Haar, steckte euch die Fruchtjoghurts, die Marmelade in die Tasche. Dann wieder ein Messerstich. Neue Schrauben braucht der Körper. Die Fabrik gab meine Verletzung nicht als Arbeitsunfall an. Die Gewerkschaft unternahm auch nichts. Ich traute mich nicht, beim Amtsgericht anzuklopfen. Ein Dolmetscher, ein Rechtsanwalt kosteten wieder Geld. Wer sollte das alles bezahlen? Es ist, wie es ist. Du bist die Maschine. Wenn du kaputt bist, bist du eben kaputt. Nichts zu machen. Ich war doch dein Prinz, oder? Dincer. Du trugst so gerne Stöckelschuhe und den knielangen Mantel, der wie angegossen auf deinem Körper saß. Deine schöne Taille umrahmte das karierte Kopftuch. Und im Winter warfst du den selbstgestrickten Schal über deine Schultern. Wie schön du aussahst. Eine Prinzessin aus einem fremden Land. In vielen Zeichentrickfilmen sah ich die Spieluhren, die zaubern konnten. Meistens auf den Nachtkommoden von Kindern, die abends alleine zu Bett gehen mussten. Mit dem Zauber dieser Spieluhren reisten diese Kinder in andere Märchenländer. Deine Stöckelschuhe waren meine Spieluhr. Wenn du die Treppe auf und ab gingst, die Tischdecken in der Kneipe zusammenfaltetest, vor der Haustür die Straße kehrtest, wie soll ich dir das jetzt erzählen, dass dieses wunderbare Geräusch mir das Tor zu anderen Welten öffnete? Während du auf diesen Schuhen in Bewegung warst, wusste ich, die Uhr würde stehen bleiben und Mitternacht noch lange nicht kommen. Die Tischdecke mit Brandlöchern in der Küche verwandelte sich in einen Kilim aus 1001 Nacht. Die kitschigen Gipsvögel in der Vitrine bäumten sich auf wie ein Phönix. Die matte Wasseroberfläche vom Breiler See bekam zuerst einen feurigen Teppich, dann tauchte der Drache auf, flog an unseren Fenstern vorbei, spuckte sein Feuer, der Himmel schimmerte wie eine Diskokugel. Die traurigen Fischstäbchen von gestern auf dem Küchentisch, das halbleere Nutella-Glas, das trockene Graubrot, all das sah nun aus wie das Festmahl für den Prinzen. Die Mäuse im Dachgeschoss habe ich immer ausgelassen. Eigentlich gute Figuren für ein Märchen, die habe ich aber gehasst. In diesem Rausch war es für mich unvorstellbar, dass du in einer Fabrik arbeitest. Niemals, mit diesen Schuhen? Vielleicht in einer Patisserie, Das konnte ich mir noch vorstellen. In der Weihnachtszeit sah ich diese Plätzchen, Trüffeln, in kleinen 100-Gramm-Tüten im Schaufenster der Bäckereien. Wer hat so viel Geld und kann sich das leisten, fragte ich mich oft. Diese Plätzchen könnten nie in einer Küche wie unsere hergestellt werden. Nur in einer Zauberküche, wie in Zeichentrickfilmen. Und in so einer Küche habe ich dich immer gesehen. Wie du die Plätzchen mit Schokolade verzierst, Mandeln, Walnüsse, Puderzucker darüber streust, das Gebäck auf Spitzendecken aufreißt, eine goldene oder rubinrote Schleife um die vollen Tüten bindest und diese zum Schluss mit bunten Stiften beschriftest. Ja, an so einem geheimnisvollen süßen Ort passten deine Stöckelschuhe sehr gut. Wenn du mal im Garten warst, um ein wenig Lauch, Sauerampfer oder Kräuter zu holen, sprang ich schnell in diese Schuhe, lief 5, 6 Schritte im Wohnzimmer, meine beiden Arme webten einen Prinzenumhang. Solche Glücksmomente der Kindheit gab es auch. Du hast bestimmt gemerkt, dass deine Schuhe mit der Zeit eine komische Form bekamen und ich der Täter war. Du hast es mir aber nie ins Gesicht gesagt, wolltest mich nicht in diese Verlegenheit bringen. Oder es war eine Art Selbstschutz. Dir selber wolltest du nicht eingestehen, dass dein Sohn, der irgendwann mal ein Mann sein, dich beschützen sollte, mit den Stöckelschuhen seiner Mutter spielte. Vielleicht wolltest du dir diese letzte Hoffnung nicht kaputt machen. Nach der Fabrik hast du dich im Schlafzimmer schnell umgezogen. Statt Stöckelschuhen trugst du jetzt Plastikstiefel, ein weißes Kopftuch mit gehäkelter Spitze und die blaue Arbeitsschürze. Dieses Mal sahst du aus wie die Chefin eines Clans. Fuhrst den riesigen Bus, sammeltest die Frauen vor ihren Haustüren ein, sprachst mit den Bauern, wenn die Frauen Probleme hatten oder wenn der Wochenlohn ein wenig eilte. Wenn du mit den Bauern redetest, war jedes Problem schnell gelöst. Das alles durfte ich sehen, als ich dich mit 8 Jahren begleitete und den Traktor für 3 Mark die Stunde auf dem Gurkenfeld fuhr. Diese eine Seite von dir war mir neu und es gefiel mir sehr. Die Dame auf dünnen Absätzen mit schicken Mantel mochte ich vielleicht mehr, aber diese Big-Mama-Rolle von dir gab allen eine Sicherheit. Alle wollten sich dahinter verstecken. Stolz war ich schon. Ich habe nach einer Woche von Willi 60 Mark Wochenlohn bekommen. Eine große Freude. Verschwende das Geld nicht. Geh damit sparsam um, sagtest du mir auf dem Rückweg. Sparsamkeit war das erste Gebot in den sogenannten Gastarbeiterfamilien. Ich fühlte mich jetzt ein bisschen erwachsener. Langsam könnte ich mich von dem Kind verabschieden. Das gleiche Kind schreibt heute diese Zeilen. Am nächsten Tag fuhr ich auf meinem Fahrrad zum Schuhverkäufer des Dorfes, lehnte das Rad ans Schaufenster und ging mit erhobener Brust hinein. Die Verkäuferin schickte mich wieder raus. Ich sollte das Rad nicht an das Schaufenster lehnen. So war Deutschland. Es gab Regeln. Es war schwer, eine Freude ganz auszuleben. Das Gefühl, du machst was falsch, gehörte einfach zum Alltag. Zweiter Versuch. Ich ging rein. Hier habe ich 60 Mark, möchte damit für meine Mutter Stöckelschuhe in der Größe 38 kaufen. Im Ernst? Fragte sie mich mit ihrem stutzigen Gesicht. Ja, warum nicht? Aber bitte mit hohen Absätzen. Das wiederholte ich 2 bis 3 Mal. Die Verkäuferin sammelte 6 Paare zusammen und stellte sie auf den Kassentisch. Die sahen wunderbar aus, doch die lila glänzenden Schuhe mit wirklich hohen Absätzen gefielen mir am besten. Das war's, wonach ich suchte. Diese will ich kaufen. Ich zeigte mit dem Finger auf das Paar, holte das Geld aus der Tasche, legte es auf den Tisch. Die Verkäuferin schmunzelte. Kleiner Mann. Diese kosten 89 Mark. 29 Mark fehlen dir noch. Eiskalt sagte ich ihr, sie solle die Schuhe bitte zur Seite stellen, ich käme nächste Woche wieder. Dafür musst du mir 20 Mark hier lassen. Einverstanden. Sie bekam den 20-Mark-Schein. In der nächsten Woche wurde ich wieder mit 60 Mark entlohnt, fuhr zum Schuhladen, gab der Verkäuferin 69 Mark und bekam die glänzenden lila Schuhe überreicht. Für 1 Mark habe ich beim Seifenplatz eine Rolle Geschenkpapier gekauft. Klebeband wäre auch nicht schlecht gewesen, aber mit ein wenig Geduld schafft man das Einpacken auch mit Flüssigkleber. Das Paket legte ich dir auf die Nachtkommode. Gegen 22 Uhr sprang ich in mein Bett und wartete auf deine treppensteigenden Absätze. 22.30 Uhr. Endlich war es soweit. Vor Aufregung vergaß ich zu atmen und fiel fast in Ohnmacht. Ich weiß nicht mehr, ob es Wirklichkeit oder eine Einbildung war. Du kamst, streicheltest mit der Hand über meine Haare, gabst mir einen Kuss auf die Wange. Nur einmal, auf einer Hochzeit, hast du diese Schuhe getragen. Als wir zu Hause waren, sah ich die Blasen an deinen kleinen Zehen. Du hast kein Wort darüber verloren. Nachher habe ich diese Schuhe nie mehr gesehen. Bis vor kurzem der Keller vom Regenwasser überflutet wurde. Zwischen Töpfen und Decken lag eine Tüte. Darin waren sie. Schimmel hatte sich angesetzt. Doch ich konnte die Schuhe wiedererkennen. Kurz habe ich überlegt, ob ich sie weiter aufheben sollte. Wer weiß, welche Geschichten man noch daraus schöpfen könnte. Der Gedanke war aber nach einer Sekunde verflogen. Ich packte die Tüte, machte noch einmal eine kleine Reise in die Vergangenheit, spürte deine Finger zwischen meinen Haaren, deinen Kuss auf meiner Wange. Es war ein neuer Abschied. Das ist vielleicht die Tragödie in dieser Geschichte. Die näher kommen und doch immer wieder Abschied nehmen zu wollen. Ein Widerspruch, den ich gerade beim Schreiben immer wieder empfinde. Nichts soll mehr bei mir bleiben. Keine Erinnerung, nichts. Und doch suche ich den Geruch, die Gesichter, deine Stimme aus einer Zeit, die schon längst nicht mehr existiert. Vielleicht gab es das alles gar nicht. Vielleicht ist alles nur von mir erfunden. Vielleicht nehme ich das alles aus dem Nichts und schreibe es auf Wasser auf. Auch das hier wird nicht bleiben. Das hier ist nicht mein Leben. Das hier ist nur die Zeit, in der ich im Leben der anderen die Töpfe fülle, das Haus abbezahle, der Zukunft vier Beine montiere, dachte sie. Erst wenn die Kinder ihren Weg finden, die Rentenkasse die geliehene Rolle im geliehenen Leben entschädigt, werde ich beginnen, diese Wundertüten zu öffnen, dachte sie und lagerte ein halbes Jahrhundert lang alle Kartons, die sie mit ihren gesparten Münzen bei türkischen Exporthändlern kaufte, im Keller. Wandteppiche mit Motiven aus Tausend und einer Nacht, Bodenteppiche mit imitiertem Orient, vergoldetes Besteck, Besteck für ein eventuelles Familienpicknick, Töpfe mit Teflon, Töpfe aus Edelstahl, Töpfe mit Gummigriffen, Stoffballen als Ersatz für verlebte Bezüge, Samt, Seide, Leinen, Tüll, Thermoskannen, Strickgarn in allen möglichen Farben, gehäkelte Tücher für die Vitrine, Kommode, für den Fernseher, für den Tisch, für den WC-Spülkasten, Wäscheklammern, Einsatzporzellan mit Fliedermuster, Einsatzporzellan mit Rosemuster, Einsatzporzellan mit Zwiebelmuster, Einsatzporzellan mit Entenmuster, Einsatzporzellan in Karamell, mit Streifen, Punkten, Quadraten. Bei der letzten Inventur habe ich jeweils 864 Teller und Kaffeetassen gezählt und sie fragte nur, ob die Endzahl durch 6 teilbar sei. Ja, Mutter. Sie war beruhigt. Für Salzstreuer, Salatschüsseln, Saucieren, Eierbecher wollte ich eine zweite Liste anfertigen. Hier, für diesen Text, ging leider nicht mehr. Gestopfte Puppen, gestickte, genähte Sommer-Wintergarderobe für diese Puppen und noch jede Menge Kram. Dann kam im Herbst 2011 dieser Regensturm. Zu scharf für die porösen Dachziegel. Mit Eimern und Schüsseln konnte der Holzboden noch gerettet werden, der Keller nicht. Um ihr richtiges Leben nicht dem Rost und Schimmel zu überlassen, bestellte ich einen Container. Am Nachmittag lieferte die Firma den 8 Kubikmeter Container. Bevor ich ihn mit ihrem richtigen Leben füllte, ging ich zu ihr in das Esszimmer, um zu fragen, ob sie noch irgendetwas retten wolle. Sie saß am Esstisch und löffelte ihre Suppe mit einem verbogenen Löffel aus ihrem Lieblingsteller mit abgesplittertem Rand und verwaschenem Elchmuster. Nein. Ich habe keine Zeit mehr für diesen ganzen Kram. Gleich beginnt meine Lieblingsserie. Letzte Woche hat der Junge des reichen Hauses seine schöne Verlobte mit einer Blondine betrogen. Bin gespannt, wie es gleich weitergeht, dieses Arschloch. Die Sommer. Fatma. Ach, unsere Sommerferien in der Türkei. Sobald die Schulferien beginnen, pressen wir uns in den alten VW-Bus und fahren in die Türkei. Vor der Reise fährt dein Papa nach Holland und holt 2 Säcke Gurken. Ihr holt bei Aldi eure Chipstüten. Ich und Tante Güle bereiten Teigtaschen, Frikadellen zu. Die Raststätten sind zu teuer, Ich sitze vorne, schäle die Gurken, schaue immer wieder in den Europa-Asien-Reiseführer, studiere die Route. Der Bus ist mit unserem Kram bis zur Decke vollgestopft. Mit Kram meine ich die Töpfe, Teller, Stoffe, die ich und Tante Güle mit gesparten Pfennigen gekauft haben. Wir finden es viel zu schade, diese schönen Dinge im vergänglichen Deutschlandleben auszupacken. Hoffen immer noch, dass eines Tages in der alten Heimat unser richtiges Leben beginnt. Dafür die ganzen Vorbereitungen. Wenn wir Glück haben, sind die Autobahn und die vielen Grenzen frei. Der Bus hat keine Panne und wir sind in 3 Tagen und 3 Nächten in der alten Heimat. Wenn wir dort ankommen, stinken wir nach faulem Obst und strenger Würze. Die 5 Wochen in der Türkei sind alles andere als Erholung. Schwiegervater hat in den letzten Jahren Felder gekauft. Jeden Tag kommen 20 bis 30 Feldarbeiter auf einem Anhänger aus der Stadt. Die werden von uns bekocht. Der Weizen will vom Stein getrennt werden. Die Erbsen wollen in die Kammer getragen werden. Wenn die Nacht anbricht, sammelt sich das ganze Dorfvolk bei uns im Hof. Alle wollen die Deutschen sehen. 10-mal am Tag wird der Tisch gedeckt, die Teekanne gefüllt, das Geschirr gespült, das Wasser aus dem Brunnen mit einem Eimer hochgekurbelt. Das Dorf, in dem meine Mutter Hanife geboren ist, liegt nur 1/2 Stunde entfernt. Doch ich komme gar nicht dazu, die Tanten und Onkel zu besuchen. In der ersten Woche schaffe ich es, ein einziges Mal das deutsche Shampoo und die Aldi-Nussknacker-Schokolade zu verteilen. Und vielleicht noch 1-mal in der letzten Woche, um mich zu verabschieden. Der Nussknacker von Aldi ist sehr beliebt in der Sippe. Sehnsüchtig warten sie jeden Sommer auf dieses Geschenk. Damit allein geben sie sich aber nicht zufrieden. Vieles, was sie im Fernsehen sehen, wollen sie von uns haben. Wasserkocher, Mikrowelle, Schnellkochtopf. Sachen, die ich selbst nicht besitze. Aber wie schon gesagt, um die gebrochenen Knochen kümmert sich keiner. Alle glauben, die Fatma pflückt die deutsche Mark wie Birnen von den Bäumen. Und mein Dickkopf, dein Papa, kommt nicht 1-mal auf die Idee zu sagen, komm Weib, du hast das ganze Jahr durchgearbeitet, ich fahr dich mal zum Meer. Einige Male sind wir nach Pamukkale gefahren, natürlich wieder mit Schwiegereltern, Tanten und Onkel. Gütscheter Tourismus. Bevor die umkippen, sollen sie in die Welt hinausblicken, meint dein mitfühlender Papa. Wenn ich nicht mit im Spiel bin, kann er auch mal mitfühlend sein. Und Fatma darf wieder am Gaskocher stehen. Was soll's? Zurück in Deutschland erzähle ich den Kolleginnen, wie wunderbar und erholsam die Reise war. Es reicht, wenn das Leben dich klein macht. Eine Lüge ins Gegenteil kann manchmal helfen und auf Mitleid kann ich verzichten. Scherz beiseite, die 2 Zimmer, die ich und Tante Güle nach unserer Hochzeit beziehen durften, füllen wir mit verpackten Schätzen von AMC, Bosch, Siemens. Die Aussteuer der unvollendeten Träume türmt sich von Jahr zu Jahr höher. Noch hat unser Leid seine Mission nicht erfüllt, aber der Tag wird auch kommen und wir werden die Königinnen dieses Lebens sein. Erst dann darf alles ausgepackt werden. Ein Spruch meiner Mutter findet in diesem Fall seine wahre Bedeutung. Der Mensch ist dumm. Merkt gar nicht, was alles bei ihm in den Arsch rein und rausrutscht. Wir merken es auch nicht. Wir merken nicht, wie die Jahre vergehen. Aus unerfüllten Träumen schnipseln wir Konfetti und lassen diese auf uns herunterfallen. Um mich aufzubauen, spreche ich manchmal in den Spiegel. Ich bin Fatma, die Gastarbeiterin. Dieses Land, dessen Sprache mir als Zungenbrecher geblieben ist, lernte ich auch zu lieben. Und egal wie leichtsinnig, wie grob er mit mir umgegangen ist, auch meinen Mann habe ich geliebt, hab ihn wie mein 3. Kind in Schutz genommen. Wo waren wir verloren gegangen, Mutter? Dinscher. Das Jahr 1987. Ich war in der 2. Klasse, 8 Jahre alt. Die 1. Klasse musste ich wiederholen. Mein Deutsch reichte nicht aus. Deutsch spielte noch die Rolle einer Fremdsprache in meinem Leben. Du lagst schon wieder im Krankenhaus, in Süchteln, mitten im Wald. Das war nicht weit weg von unserem Haus. Aber den Hügel mit dem Fahrrad hochzufahren, ließ mir den Schweiß ordentlich vom Rücken in die Pore zerlaufen. Tuberkulose, sagten die Ärzte. Zwischen uns befand sich immer diese Glasscheibe, wie ein Dämon, aus einem bösen Traum. Nach der Schule flitze ich nach Hause, die Oma stand schon längst am Herd. Ich holte Plastikbehälter aus dem Schrank, die wurden gefüllt, eingetütet. Die Oma machte mit den Griffen ihren festen Oma-Knoten. So konnten sich die Behälter auf dem Gepäckträger nicht bewegen. Wieder auf dem Fahrrad fuhr ich am See, an den Feldern, an Kühen und Ponys vorbei. Kurz vor dem Hügel schaltete ich den Gang runter und versuchte, die Pedale schneller zu treten. Atemlos und mit hämmerndem Herzen kam ich oben an, halb kaputt, halb stolz. Die restliche Strecke fuhr das Fahrrad von alleine. Ich nahm meine Hände vom Lenker, breitete die Arme aus wie der Falke am Himmel seine Flügel. »Da bist du ja schon wieder. Was hast du denn heute Leckeres für Mutti mitgebracht?« grüßte mich die Frau unten am Empfang. Ich zählte alles auf, was in der Tüte war. »Prima, so ein guter Sohn.« Ich nahm den Aufzug, fuhr damit auf die Station 3. Alle Krankenschwestern und Pfleger lächelten mich an. Ich wurde so ein kleines Maskottchen, gab die Tüte einer Krankenschwester in die Hand und lief durch die gesamte Station, um auf den Balkon zu kommen, zwischen uns, das Glas, dieser Dämon. Der Augenkontakt mit dir, dieses Schmunzeln mit gesenktem Blick, heiterten mich ein wenig auf. Auch wenn du nicht zu Hause bei uns warst, zu wissen, dass man eine Mutter hatte, war schon viel wert. Mit Händen und Füßen versuchte ich, dir alles zu erzählen, alles, was in den letzten Stunden passiert war. Es war wirklich nicht viel passiert. Es ging in den Kindergarten, Oma stand am Herd, sie stand in der Nacht auf, warf die Decken wieder über uns, die immer auf den Boden rutschten. Ich hab es satt, hab die Hummeln im Hintern, klatscht uns fest auf die Pobacken und legte sich knurrend wieder hin. Mit einem weiteren Schmunzeln sagten wir uns Tschüss. Das nächste Ziel war der kleine Vogelpark in Breil. Während meiner Schulzeit war ich ein Einzelgänger. Ein Treffen nach der Schule mit Kameraden gab es nicht. Während viele Kinder die Nachmittage auf den Spielplätzen verbrachten, bildete ich mir ein, ohne meinen Einsatz in der Familie würde die Welt untergehen. Aber im Vogelpark hatte ich doch einen Freund, der mir sehr viel bedeutete. Den Pfau. Ich lehnte mein Fahrrad an die Wand und setzte mich auf die Holzbank vor dem Käfig. Er sah mich und bahnte sich langsamen Schrittes einen Weg durch hunderte von Rebhühnern, Fasanen, Küken bis zum Drahtgitter. Das war der 2. Augenkontakt am Tag, der meinen Blutkreislauf beschleunigte. Viel Zeit hatte ich nicht. Ich erzählte dem V, was in den letzten 24 Stunden passiert war. Viel war es nicht, aber ausschmücken konnte ich es immer gut. Ich fragte ihn um Rat, wie ich damit umgehen könnte, falls du uns für immer verlassen würdest. Würde Papa dann eine andere Frau heiraten? Wie würde sie mit uns umgehen? Okay, ich könnte mich noch schützen, weggehen, ein wenig Lebenserfahrung hatte ich ja, aber was würde mit Özgür geschehen? Würde ich dann meine He-Man-Figuren und das große Schloss mitnehmen oder alles meinem Bruder überlassen? Auf jede Frage antwortete er mit einer Bewegung, die ich dann als die richtige Antwort interpretierte. So nach dem Motto, mach dir keine Sorgen, Dinscher, alles wird wieder gut. Zum Abschied spreizte er seine majestätischen Federn, ich verbeugte mich vor ihm wie ein Schauspieler nach einer Vorstellung und fuhr nach Hause, um die Hausaufgaben zu erledigen. Ein Haus ohne Mutter hat keine Fensterscheiben und Türen, auch wenn es noch den Vater und die Oma gibt, die dich behüten. Du stehst im Durchzug. Bambi lief im Fernsehen. Es wurde auch mein Freund. Im selben Jahr, kurz vor den Sommerferien, fuhr ich zum Vogelpark. Der Pfau war nicht zu sehen. Auch in den nächsten Tagen nicht. Jedes Mal erlebte ich die gleiche Enttäuschung. Nach ein paar Wochen gab ich auf. Er konnte ja nicht weggeflogen sein. Bambi hatte seine Mutter verloren, ich meinen besten Freund und die Mutter. Mit einer Tüte Chips im Schoß weinte ich hemmungslos für uns und um uns. Wo waren wir verloren gegangen und wo werden wir uns wieder finden, Mutter? Abendgebet und Bordellwäsche. Fatma. Dein Onkel Mustafa, er ist lieb und nett, doch seine Schwäche gegenüber Frauen wird für uns alle ein Problem. 1991 eröffnet er mit einem anderen Nichtsnutz eine Bar im Nachbardorf Bracht. Die Deutschen sind ein vornehmes Volk. Die sagen nicht Bordell, sie sagen Bar. Für mich und Tante Gülle ist es der Weltuntergang. Jetzt landen wir automatisch in der Hölle. Es wird keine Rettung mehr geben. An den Wochenenden schleppt er 2 Müllsäcke mit dreckigen Handtüchern mit nach Hause. Nach dem Abendgebet kommt alles in die Waschmaschine. Ich schimpfe und klage, wünsche ihn zum Teufel. Aber in schweren Zeiten steht er immer an meiner Seite. Ich will ihm nicht das Herz brechen. Lieber Gott, bringe ihn zur Vernunft, bete ich jeden Abend. Das Etablissement der Unschuld, Dinscher. Es war das Jahr 1991 oder 92. Der Bauer Willi gab mir meinen vorerst letzten Wochenlohn und sagte, dass es jetzt auch mit der Porri-Zeit vorbei sei und wir uns erst im nächsten April wiedersehen könnten. Um die 150 Mark zählte er mir auf die Hand. Auf dem Weg nach Hause fuhr ich zuerst zum türkischen Lebensmittelhändler, der Musikkassetten zu Verkauf im Regal stehen hatte. Die neue Kassette von Sezen Aksu war endlich auf dem Markt. Ich war verliebt in diese Sängerin, die damals mit ihrem Song Hadi Bakalım die Discos in Deutschland stürmte. Ich selber war noch nie in so einem Laden gewesen, hatte von älteren Cousins nur davon gehört. Ich eilte nach Hause, alle saßen schon beim Abendbrot, ich füllte meine Teller und zog mich zurück in unser Zimmer. Ich, Özgür und Oma hatten zusammen ein Zimmer. Bevor das erste Lied endete, kam Onkel Mustafa herein. Ich konnte an seinem Gesichtsausdruck erkennen, dass er etwas von mir wollte. Du hast ja mitbekommen, dass ich einen neuen Laden habe, zusammen mit Niazi. Normalerweise darf man den Laden erst ab 18 Jahren betreten. Aber was hältst du davon, mit mir jeden Samstagmorgen mitzufahren und beim Aufräumen zu helfen? Ich gebe dir 1 Mark mehr als der Bauer Willi. Du brauchst nur die Betten und das Geschirr zu erledigen. Das war eine tolle Idee, aber ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Ein kleiner Job am Wochenende, dann wäre ich auch bis zum kommenden Frühling finanziell unabhängig. Willst du es meinen Eltern sagen oder soll ich es? Ehrlich gesagt, hatte ich nicht vor Papa, sondern vor dir ein bisschen Schiss. Ich hatte mitbekommen, dass im Laden viele Prostituierte arbeiteten und dass der Laden Schande über unsere ganze Familie gebracht hätte. Es kam mehrmals zu Streitereien zwischen Onkel und Tante. Du oder Vater, einer von euch musste immer eingreifen und die beiden trennen. Wenn du es klären kannst. In Ordnung, Onkel. Ich gebe dir morgen Bescheid. Lässt du mich bitte jetzt allein? Ich habe eine neue Kassette. Dem Onkel war meine Obsession bekannt. Er flog immer zwischen Weihnachten und Neujahr in die Türkei und bekam von mir eine Liste mit 10 bis 15 Kassettentiteln. Die Wünsche von anderen nahm er nicht so ernst. Meine Kassetten aber waren immer in seiner Reisetasche, wenn er zurückkam. Weiter mit Sezen Aksu. Entweder soll man mich lieben oder töten. Das dritte Lied auf dem Album. Ein vertontes Gedicht von Gülten Akın. Ich verliebe mich in diese Zeile, notiere sie in mein Heft. Der nächste Schritt war, diese Zeilen ein wenig umzuformulieren und zu glauben, dass es mein Werk sei. Bis man seine eigene Sprache findet, kann es Jahre dauern. Manchmal kann aber auch ein ganzes Leben zu kurz dafür sein. Am nächsten Tag finde ich dich in der Küche an der Spüle. Langsam stelle ich meine Schultasche ab und setze mich auf dem Stuhl hinter dir. Mutter, ich will dir was sagen, aber versprich mir, dass du nicht mit mir schimpfen wirst. Einverstanden? Du drehst dich um und ohne auf deine Antwort zu warten, leg ich los. Gestern Abend hat Onkel Mustafa mir den Vorschlag gemacht, jeden Samstagmorgen in seinen Laden auszuhelfen. Er würde mir auch 1 Mark mehr als Willi zahlen. Deine Blicke sagen schon alles. Ich hab verkackt. Wenn du noch mal ein Wort darüber verlierst, breche ich dir den Hintern, dann kannst du arbeiten, wo du willst. Das war's. Ich nehme meine Schultasche und gehe ins Wohnzimmer. Da steht der einzige Tisch im Haus, an dem ich meine Hausaufgaben erledigen kann. Du erzählst die Sache dem Vater. Und ich weiß nicht wie, aber er schafft es, dich dann doch zu überreden. Als ich meine Schultaschen gerade wieder einpacke, kommt er zu mir und sagt, dass ihr einverstanden seid. Ich könne mit dem Onkel fahren. Juhu! Ich darf am kommenden Samstag mit ins Bordell. Damals konnte ich nicht wissen, dass dieses Etablissement meine erste Schreibakademie werden würde. Samstagmorgen um 5 Uhr bin ich auf den Beinen. Onkel Mustafa kommt. Wir setzen uns in sein Jetta, den er für 50 Mark von einem Schrotthändler erstanden hat. Nach 20 Minuten Fahrt parken wir vor einem Gebäude, dessen Fenster mit roten Folien abgeklebt sind. Interessant. Wir nehmen den Nebeneingang. Schon beim Betreten des Vorraums wird mir schwindelig. Ein ganz penetranter, süßlicher Geruch schlägt mir entgegen. Der Raum ist mit allen möglichen Kitsch dekoriert. Auf der Bartheke stehen hunderte dreckige Gläser. Das ist mir ja nicht fremd. Damit beginne ich. Nach den Gläsern leere ich die Aschenbecher, lege die Kissen in der Sitzecke wieder zurecht. Über dem Fernseher hängen ein paar Regale. Da will ich auch ein wenig Ordnung hineinbringen. Die VHS-Kassetten nach Titeln sortieren, so wie ich es zu Hause mit meinen Musikkassetten mache. Ein Gefühl aus Ekel und Neugier durchfährt mich. Auf dem ersten Cover stecken drei Männer ihre Schwänze in drei Löcher der Frau. Auf dem zweiten liegt eine Frau auf einer Kutsche und mehrere Männer spritzen auf sie ab. Die Titel deuten auf ein neues Literaturgenre hin. Ariel, die nicht mehr Jungfrau. Bambi, im Land der geilen Böcke. In 80 Tagen durch das Hinterfeld. Ich kenne zwar schon Tutti Frutti, aber das hier ist ein anderer Kosmos. Vor Onkel Mustafa hätte ich zwar keine Hemmungen, aber jetzt, in seiner Anwesenheit, einen dieser Filme abzuspielen, das würde ich nicht schaffen. Ich rufe nach ihm und frage, wo die Betten sind. Er geht wieder in den Getränkeraum, kommt mit einer Rolle blaue Säcke an. Ich solle die Treppen hinter dieser Tür hinaufsteigen. Da seien die Zimmer. Alle Handtücher in einen Sack, die Bettlaken in einen anderen stecken, den Müll auf dem Boden und in den Mülleimern separat in einen dritten. Die Treppe dreht sich wie eine Spirale nach oben. In der langen Diele führen 9 Türen zu 8 Zimmern und einem Waschraum. Das Abziehen der Betten und das Leeren der Mülleimer geht ganz schnell. Der zweite Durchgang ist interessanter. Überall, neben und unter den Betten, liegen gebrauchte Kondome, Slips, Taschentücher, die nach Fisch und Eiweiß riechen. Ich nehme mir ein frisches Handtuch aus dem Waschraum und wickle es um die Hand. So vermeide ich die direkte Berührung. Auf einer Kommode sehe ich eine Gummibanane mit einer Eichel. Die Neugier gebar den Teufel, sagte meine Oma. Unrecht hat sie nicht. Ich drücke auf den Knopf, die Banane fängt an, wie ein Wecker zu vibrieren. Was ist das? Als ich auch mit dem Staubsaugen fertig bin, kommt Onkel Mustafa nach oben, fragt mich, ob alles in Ordnung sei. Ja, wir können fahren. Auf dem Rückweg verspricht er mir 50 Mark. Das ist eine Menge Geld. Ich solle aber bitte ein paar Tage warten. Der Laden hätte noch Schulden. Sobald das Konto wieder gefüllt sei, würde er mir das Geld geben. In den kommenden Wochen fahre ich noch mehrere Male mit ihm mit. Erledige die Arbeit ganz professionell und frage nicht mehr nach dem Geld. Die neuen Entdeckungen in diesem Laden bereichern meine Fantasie. Ich bin nun auf einem anderen Level der Welt. Du erinnerst dich. Nach ein paar Monaten kommt das Ordnungsamt und stellt fest, dass hier Frauen ohne Arbeitserlaubnis arbeiten. Auf das sowieso schon überzogene Konto kommt jetzt auch noch ein dickes Verwarnungsgeld drauf. Der Laden muss geschlossen werden. Mein Verdienst ist der Eintritt in eine neue Welt. Eine neue Welt mit sehr viel Synthetik und Gummi. Es brennt, Fatma. Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Wo waren wir stehen geblieben? In den 80ern? Mutter, erzähl einfach bitte. Aus der Türkei kommen beunruhigende Nachrichten. Überall brennt es, junge Menschen werden hingerichtet. Die Zellen sind voll mit politisch Verfolgten. Die Sendezeit des türkischen Programms im WDR ist zu kurz für alle Details. Militärputsch, sagt Yılmaz. Der Putsch hat das Volk in der Türkei gespalten. Die Soldaten stecken tausende Unschuldige ins Gefängnis. Neue Folterkammern werden errichtet. In Briefen lesen wir die Wahrheit. Viele Verhaftete kommen nicht mehr nach Hause. Durch einen Unfall oder Sturz vom Bett ist ihr Sohn, ihre Tochter gestorben, schreiben die Behörden an die Eltern. Aber alle wissen, dass beim Verhör tödliche Methoden angewandt werden. Einige haben Glück. Die werden mit einem körperlichen Schaden entlassen. Dein Opa ist linksorientiert. Deshalb darf er seine Ernte auf dem Getreidemarkt nicht anbieten. Und wenn, nur unter Marktwert an die Großhändler. So schreibt er in einem Brief. Ein neuer Flüchtlingsstrom mündet in Deutschland. Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Menschen, die sich gegen das Regime stellen. Ich weiß nicht, was links oder rechts bedeutet, Dinger. Der Gott hat uns allen ein befristetes Leben geschenkt. Was soll das Ganze? Dein Papa räumt die beiden Getränkelager der Kneipe auf, legt Matratzen rein. Ich gehe zur Caritas und schleppe einen Sack voll Bettwäsche, Handtücher nach Hause. Viele, die wir aufnehmen, sind orientierungslos, verloren. Oft sind sie nicht in der Lage, das Geschirr in die Spüle zu legen. Ehrlich gesagt, auf Dauer wird es zu viel. Mich macht das Ganze wütend. Natürlich ist Güte was Gutes, aber mehr Zeit und Kraft habe ich auch nicht. Trotz allem schaffe ich es, auch für diese Menschen zu kochen, ihre Wäsche zu waschen. Unter ihnen ist ein Sänger mit Schnauzer und Pferdeschwanz. Er trägt einen Hut und eine dicke Brille. Jim Carragher nennt man ihn. Ich halte von seinen Liedern nichts. Er brüllt wie der Esel im Hof. Jede Menge Musikkassetten hat er in seinem Koffer mitgebracht. Yılmaz und er fahren von einer Kneipe in die andere und verkaufen seine Kassetten. Alle Einnahmen bekommt er. Ich zahle das Benzin für das Auto, übernehme die Theke in der Kneipe und er kommt nicht einmal auf die Idee, 20 Mark auf den Tisch zu legen. Alle klagen über das Unrecht in der Türkei. Doch wenn es um das eigene Geld geht, sind alle die gleichen Geier. Eines Morgens will ich die Kneipe kehren, binde meine Schürze und beginne mit den Aschenbechern. Auf der Thekenablage finde ich seinen Hut und einen Brief mit zittriger Schrift. Ich danke für alles, steht auf dem Papier. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber er ist nach Köln gefahren. Ich nehme seinen Hut und werfe ihn in den Mülleimer. Was soll ich mit dem abgetragenen Hut eines fremden Mannes? Einige Jahre später sehe ich ihn auf dem Bildschirm ein Lied brüllen. Schwer habe ich mein Wasser verdient, geteilt habe ich mein Brot mit allen. Ich traue meinen Ohren nicht, so ein Hochstapler. Ohne deine Mutter wäre er bestimmt längst verreckt. Nichts hast du geteilt, nichts, schreie ich den Bildschirm an. Der Mensch, das ewig blutende Fleisch, Dinscher und Fatma. Papa sagte nach jedem Sommer, vor dem nächsten Sommer kaufen wir uns einen vernünftigen Bus. Was natürlich nie passierte. Entweder war wieder das Geld knapp oder man hatte ihm wieder was Ordentliches untergejubelt. Weißt du noch die Geschichte in Rumänien, Mutter? Willst du sie erzählen? Nein, erzähl du sie. Ich muss hier die Aschure rühren. Es war die Zeit, in der der Krieg in Jugoslawien ausbrach. Papa hatte sich vom ADAC eine neue Route, die über Rumänien und Mazedonien führte, ausdrucken lassen. Für 3000 Mark hatte er einen neuen Bus besorgt. Wie jedes Jahr wurde er nach dem letzten Schultag mit allen möglichen Kartons und Säcken befüllt. Die ersten 1400 Kilometer wiederholte Papa alle 10 Minuten den Satz: Er lässt sich gut fahren. Dieses Mal haben wir Glück. Das war ein guter Deal mit Osman. Und jedes Mal unterbrachst du ihn: Heide, Bismillah, dein Wort in Gottes Ohr. In Rumänien, kurz vor der mazedonischen Grenze, hatte sich Gott wohl schlafen gelegt, denn unter der Motorhaube fing es ordentlich zu dampfen an. Papa fuhr den Bus zur Seite. Als ob er Ahnung haben würde, wollte er nach der Ursache suchen. Ein LKW parkte hinter uns. Der Fahrer stieg aus. warf nur einen kurzen Blick auf unser Problem und wusste gleich, woran es lag. Damit könnt ihr unmöglich weiterfahren. Im Motorblock ist ein großer Riss. Ich kann nicht zur nächsten Raststätte fahren. Da gibt es bestimmt Lkw-Fahrer aus der Türkei, die euch weiterhelfen können. Ich und Papa stiegen in den Lkw. Ihr blieb zu sechs zurück. Nach 20 Minuten waren wir in der Raststätte. Alle sagten das Gleiche. Auch wenn der Riss geschweißt würde, hätte es keinen Sinn. Der Zylinderkopf und alle Dichtungen hätten bestimmt auch einen Schaden. Die einzige Möglichkeit wäre, den Bus in ein Lkw zu verfrachten und so bis in die Türkei zu fahren. Ein Lkw-Fahrer aus Izmir machte ein Angebot. Für 1000 Mark würde er das übernehmen. Was blieb uns übrig? Papa war einverstanden. Als wir wieder bei euch waren, war unser Bus von fremden Menschen umzingelt. Zigeuner, sagte der Lkw-Fahrer. Er nahm den Stock hinter seinem Sitz hervor und scheuchte die Menschen weg. Er ließ die Hebebühne runter. Wir sollten den Bus draufrollen. Und schon stand er im Lkw. Jetzt waren wir dran. Ich, du, Özgür, Iskender, Hasan, Tante Gülay und Oma gingen auf die Hebebühne. Dann in den Bus, den der Fahrer vorne und hinten mit gürtelähnlichen Seilen befestigte. Dass ich noch solche Tage erleben muss. Ich werde lebendig in die Hölle gestoßen, stöhnte Oma. Durch einen Spalt über der Hebebühne kam ein wenig Licht rein. Der Lkw-Fahrer fuhr alle 4-5 Stunden eine Raststätte an, damit wir unsere Geschäfte erledigen konnten. Für uns Jungs gab es die Möglichkeit, in eine leere Flasche zu pinkeln. Nach 2 Tagen stand der Lkw im Dorf, im Hof der Großeltern. Der Fahrer aß mit uns noch zu Abend und fuhr dann nach Izmir. Keiner darf es erfahren. Es ist zu peinlich, Kinder, wehe. Wenn ihr ein Wort darüber verliert, reiße ich euch die Köpfe ab. Auch wenn wir diese Reise lustig fanden, sprach keiner darüber. Und ein Jahr später sind wir wieder über Jugoslawien gefahren. Mutter. Stimmt's? Ja, das war das Jahr 1994. Es hieß nicht mehr Jugoslawien. Das ganze Land wurde aufgeteilt. Die Strecke war um die 900 Kilometer lang. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Kann aber gut sein. Holst du mir die Mandeln und die Rosinen? Die können wir jetzt auch in die Aschure reinschütten. Auch diese Fahrt werde ich nie vergessen. In nur 3 Jahren war alles zerstört worden. Die Autobahn, die Fassaden, aufgerissene Gebäude. Weißt du noch, kurz vor Zagreb bekam Papa Magenkrämpfe. Er konnte nicht mehr und fuhr zu einer Raststätte. In Österreich hatte er ein halbes Hähnchen gegessen. Du hattest ihm noch gesagt, er solle vorsichtig sein. Der Geruch gefiel dir nicht. In der Raststätte gab es einen halb eingestürzten Laden. Da sind wir beide reingelaufen. Milch. 2-3 Liter Milch. Hast du dem Mann gesagt. Er las aus deinem Gesicht, dass die Milch für dich wichtig war. Er stellte 4 Packungen Milch auf den Kassentisch und wollte 50 Mark dafür haben. Du hast nicht diskutiert. Gab's ihm die 50 Mark. Als wir wieder am Bus waren, lag Papa bewusstlos auf dem Boden. Das Gesicht kreidebleich. »Wo seid ihr geblieben? Yilmaz ist gestorben«, rief Oma, die Hände auf die Schenkel schlagend. »Öffne du die Milch, Dincer. In der Mittelkonsole liegt ein Messer, unter der Landkarte.« Da lag das Schweizer Victorinox-Taschenmesser, auf das Papa immer so stolz war. Ich öffnete die Verpackungen. Du hast die Milch einfach in seinen Mund gekippt. »Mutter, du erstickst ihn«, rief ich. »Nein, mach du dir keine Sorgen. 2 reichen, lege die anderen beiden in die Kühlbox. Danach hast du ihm den Bauch massiert.« »Er hat jetzt einen Schweißausbruch. Das ist gut. Wir müssen ihn auf den Rasen tragen.« Iskender, Hassan und wir beide haben Papa auf den Rasen getragen. »Auf den Bauch! Auf den Bauch!« Papa öffnete die Augen. Er kam langsam wieder zu sich. Danach erbrach er alles. »Gott, du Allmächtiger! Danke«, riefst du erleichtert. Ich sah, dass seine Hose hinten auch nass war. »Iskender, hole du das ganze Wasser aus dem Auto und die Tasche mit Ersatzklamotten. Dincer«, gleich drang wir ihn hinter das Gebüsch. Iskender holte die Wasserkanister und die Tasche. Wir trugen Papa dahin, wo du es wolltest. »Yilmaz, halt dich fest an den Jungs.« An einem Arm ich, an dem anderen Arm Iskender. So stützten wir Papa. Du zogst ihn aus, wuschst ihm deinen gesamten Körper, zogst ihm neue Unterwäsche an. »Das war's. Jetzt bringen wir ihn wieder in den Bus. Die Nacht verbringen wir hier.« Vor dem Bus, auf einer Decke, hatte Oma schon mit der Trauerfeier angefangen, sprach Suren und verabschiedete sich im Geiste von ihrem Schwiegersohn. »Was? Er lebt noch?« murmelte sie ungläubig. Alle gemeinsam trugen wir den Papa auf den Hintersitz. »Wir warten bis morgen früh, Dinscher. Bringe du den Gaskocher und die Teekanne aus dem Bus. Iskender, du die Decke. Hassan, hier, nimm das Geld und hole Wasser aus dem Laden. Wenn der Gottlose mich sieht, will er bestimmt wieder das Zehnfache.« Nach 20 Minuten saßen wir alle auf dem Rasen. Der Tee kochte auf dem Gaskocher. Die Nacht haben wir an dieser Raststätte verbracht. Und in dieser Nacht sah ich zum ersten Mal, auch wenn nur ansatzweise, was ein Krieg für Folgen haben kann. An jeder Ecke standen Männer mit sehr jungen, übertrieben geschminkten Mädchen. Die Lkw-Fahrer begannen zuerst ein Gespräch mit den Männern. Sie einigten sich auf eine Summe. Die Fahrer gaben ihnen die vereinbarte Summe und gingen mit den jungen Mädchen zurück in ihre LKWs. Nach 20 bis 30 Minuten stiegen diese Mädchen wieder aus den LKWs und gingen müde zu den Männern, die auf sie warteten, holten ihre Spiegel, schminkten das Gesicht nach und das ganze Spiel begann von vorne. Frauen kamen auf uns zu mit ihren barfüßigen Kindern, bettelten um Geld. Männer kamen mit gebrauchten Radios, Fernsehern und boten diese für einen Schleuderpreis an. Innerhalb von 3 Jahren hatte sich dort alles verändert. Papa hatte in Österreich vollgetankt, die Benzinkanister gefüllt. Der ADAC hatte gewarnt, dass man hier lieber nicht tanken sollte. Statt Benzin käme Wasser aus der Zapfpistole. Eine verwüstete Menschenlandschaft bildete sich vor uns. Jahre später haben wir auch von Massengräbern erfahren. Von vergewaltigten Frauen, Kindern, Organmafia, von Morden und Ausplünderungen. Auch wenn die deutsche Presse zögerlich bei diesem Thema war, begingen die NATO-Soldaten, die damals als Befreier des Kriegsgebietes gefeiert wurden, ebenfalls Verbrechen. Wie du immer sagst, Mutter, der Mensch, das ewig blutende rohe Fleisch. Ja, Tinscher, du darfst niemals glauben, dass diese schrecklichen Bilder Geschichte sind. Der menschliche Verstand wird wie sein Körper immer roh bleiben. Und solange ist diese Welt kein sicherer Platz für den Menschen. Ghetto Blues, das Lied von Fatma. In den Sommerferien fuhren wir gemeinsam vom Dorf in die Stadt zu einem alten Haus, das du vor meiner Geburt von einem Architekten gekauft hattest. Es war mehr eine Bruchbude als ein Haus. Alle Installationen waren notdürftig geflickt. Einen Keller gab es nicht. Es sah einfach so hingestellt aus. »Was wollen wir schon wieder hier?« protestierten Özgür und ich. Während die Mieterin den Tee kochte, versammelte sich die ganze Nachbarschaft vor der Tür, um uns zu begrüßen. Du hattest für jeden eine kleine Tüte vorbereitet. Nur die alleinlebende Nachbarin, sie hieß auch Fatma, kam nicht. Für sie hattest du eine Tafel Schokolade, einen Deo-Roller und ein Aldi-Parfum in der Tüte. Gemeinsam gingen wir zu ihr und klopften an ihre Tür. Zuerst öffnete sie die Tür nur fingerbreit, und als sie sah, dass du da standst, kam sie heraus und umarmte dich. Im Vergleich zu den anderen Frauen sah sie noch sehr jung aus, war immer gepflegt, trug ihr langes schwarzes Haar zusammengebunden im Nacken, befestigt mit einer Haarklammer. Wir gingen für 5 Minuten in ihre Wohnung. Und während ihr beide über die Einsamkeit einer Frau spracht, bewunderte ich die farbigen Haarklammern auf ihren Spiegeltisch. Aus seinen Gesprächen mit Papa erfuhr ich, dass ihr Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle gestorben war, sie seitdem als Putzfrau arbeitete. Auch hier änderte sich die Regel nicht. Sie war jung, sie war schön, eine Frau. Nie würde sie mit Ehre ihr Geld verdienen können und wurde schnell als Schmutzfleck abgestempelt. Andere Frauen saßen Tag und Nacht auf Balkonen, züchteten zwischen ihren Pobacken Würmer, waren auf das Geld ihrer Männer angewiesen und wenn Fatma ihr eigenes Geld verdiente, konnte sie natürlich nur eine Schlampe sein. Was anderes kannten diese Frauen nicht, denn man hatte es ihnen immer nur so gesagt. In Erinnerung an die Gespräche über Fatma zwischen dir und Vater zeige ich in meiner kleinen Geschichte keine arme, einsame Frau, sondern eine Marilyn Monroe oder eine Elizabeth Taylor. Wenn sie über die Straße ging, bebte die Erde. Unter ihrer dünnen Bluse blühte ein Rosengarten. Und die Sonne musste erst auf sie warten, um das Licht auf Gesichter scheinen zu lassen. Im Vorgarten hing ihre frische Wäsche mit Lavendelduft. Wenn sie den Weizen vom Stein trennte, standen junge Männer verborgen ums Eck mit Zigaretten im Mund, die ihre Schicksale erwürgten. Fatmas Augenbrauen spielten wie Geigensaiten eine Melodie wie die gerade erst ausgebrochenen Stoppeln. Ihre Geschichte verbarg eine blutende Liebe, die sie seit Jahren unter ihrer Seidenhaut trug. Ihre Lieder hörte man aus dem Radio in der Nacht. Zwischen den Gardinen sah man sie tanzend vor dem Spiegel. In einer Hand das Anisglas, in der anderen die Scherben einer verlorenen Verbundenheit. Was passiert ist, wer die Vereinigung gebrochen hat, weiß heute keiner. Vielleicht schrubbt sie deshalb jeden Tag den Balkon mit Seifenwasser, um die gelben Flecken der Zeit vom Leben zu wischen. Sie wusste bestimmt, das Herz wird brennen für alle Ewigkeit, wie das blasse Blau des Eimers, wie die Tauben auf den Telefondrähten, wie die Post zwischen den Fenstergittern. Jeder wird beraubt. Jeder Traum wird Legende. Jede Nacht ein Schmerz unterm Verband. Jedes Auge wird blass hinter topfreifen Lauchzwiebeln. Jedes Leben, das sich nackt zeigt, wird geschnitten. Keiner weiß, welcher Trost ihr geblieben ist. Wenn junge Männer sich ums Eck versammeln, wird sie immer ihre dünnen Blusen auf die Leine hängen. Die Ecke ist erst gegen Nacht wieder unbewohnt. Zurück bleiben die Scherben. Das 20. Jahrhundert brennt. Fatma. Jetzt sind wir schon im Jahr 1993. Was für ein Jahr. Mustafa hat einen Herzinfarkt. Er bekommt eine Herzklappe von einem Schwein verpasst. Das Haus ist traurig, die Welt auch. Der Mai kommt, Solingen brennt, Menschen brennen. Die verdammten Nazis verbrennen Menschen bei lebendigem Leib. Wir alle müssen vorsichtiger sein, sagt Yilmaz im Beisein der Kinder. Die Kinder zittern. Nein, nein, alles wird gut, unterbreche ich, um die Kinder zu beruhigen. Ich kann in den folgenden Nächten nicht schlafen. Auf der Fensterbank findet sich ein gestorbener Spatz. Und alle im Haus werden unruhig. Nach einem Tag zeigt Yilmaz mir den toten Vogel. Es sind die Nazis, sage ich zu Yilmaz. Nein, antwortet er, es ist die Angst. Das ist also die Gegenleistung für die Arbeit, für all die Schichten, für all die Müdigkeit. Die Angst? 2 Monate später brennt Sivas in der Osttürkei. Ich, die kaum Zeit für mich hatte, habe niemanden ausgegrenzt. Huren, Zuhälter, Deutsche, Türken, Kurden. Für jeden gab es ein Gästebett in meinem Haus. Doch die Welt tickt anders. Ausgrenzen, abstempeln, verbrennen gehören wohl zu den Regeln dieser Ordnung. Dem Schöpfer zuliebe sollte man doch mehr lieben, oder? Mittlerweile gibt es Fernsehsatelliten in Deutschland. Yilmaz kauft davon einen und lässt ihn auf das Dach montieren. 2000 Mark! Wer soll das bezahlen? Frage ich. Keine Sorge, sagt Yilmaz. Die Raten sind günstig. Es ist eine wichtige Investition für die Kneipe. Wir investieren seit 30 Jahren. Keiner weiß wofür, aber wir investieren. Hosentasche leer, Arsch offen. Der Bildschirm brennt. Solingen, Sivas brennen. Die Welt schaut in einen Albtraum. Riesige Wälder verbrennen zu Asche. Kurz danach, im Winter 1994, finde ich deinen Papa auf dem Boden. Sein Gesicht ist rot angelaufen. Er kriegt kaum noch Luft. Ruf den Krankenwagen, schreie ich. Du tust, was ich sage. Der Krankenwagen kommt. Die Männer schleppen ihn auf eine Liege, nehmen ihn mit. Ich fahre hinterher und finde ihn bewusstlos auf der Intensivstation liegen, angeschlossen an eine brummende Maschine. Beim Atmen wölbt sich sein Bauch bis zur Decke. Die Kneipe bleibt geschlossen. Die, die noch offene Rechnungen haben, lassen sich natürlich nicht blicken. Das Finanzamt schickt Mahnungen, der Getränkelieferant und der Eigentümer auch. Nehme dich an meine Seite, zusammen gehen wir die Liste der Männer durch, die uns noch was schulden. Klingeln bei ihnen. Viele lehnen es ab, sehen uns an wie arme Bettler. Einige vertrösten uns auf den kommenden Monat. Jeder hat einen Grund, das Geld nicht zu zahlen. DJ Dinko legt in der Elif-Disco auf. Tannhäuser, Grace Bunbury, Sirenen. Naht euch dem Strande, naht euch dem Lande, wo in den Armen glühender Liebe selig erwarmen still eure Triebe. Hier wirst du vom Wind zerstreut, vom Sturm geerntet. Hier darfst du keine Fragen stellen. Hier wirst du vom Traum gepeitscht, von Märchen betäubt. Die Tiefe der Wunde siehst du nicht. Keiner will, dass du diese Tiefe siehst. Wie ein Sternenbruch bleibst du hängen in der Presse des Himmels. Du wartest. Ein Warten, das seine Frist unterschätzt. In deinem Schoß sammeln sich welke Stängel. Alle Blüten, an denen du riechst, besingen die entschwundene Haltestelle der Fremde. Yo, Kids, yo, beim Brandanschlag in Mölln am 23. November 1992 sterben 3 Türkinnen. Am 29. Mai 1993 zünden Rechtsradikale in Solingen ein Haus an. 5 Menschen sterben. Das erste. Yo, fuck the world, fuck the lollipops. Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst. Hier ist es so, auf einmal bist du das Holz des Feuers, der Gallensaft der Schrift, der Schlüssel des Käfigs, das Tor deines Traums. Hast nur diesen Willen, leben, weiterleben, atmen. Deshalb betrittst du wie ein Wild jede Falle, stellst dich vor jede Kugel, kniest vor jedem Messer und wirst doch wie der Wind, um das Leben nicht zu verpassen. Yo, Brothers, yo, der Bundeskanzler weigerte sich, an der Trauerfeier teilzunehmen. Sein Regierungssprecher Dieter Vogel verwies auf die, weiß Gott, anderen wichtigen Termine des Kanzlers. Man wollte schließlich nicht in Beileidstourismus ausbrechen. Süddeutsche Zeitung, yo. Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst. Du besingst die Stacheln des Kissens, baust Schaukeln auf deinem zungenlosen Willen. Mit deiner Haut, die dir verborgen blieb, gehst du auf Reisen. Das Unkraut an Wegrändern sammelst du in einem Mörser, trägst es auf deine wunden Brustwarzen auf, die Gesichter, die du nicht küssen durftest, sammelst du in Rissen des Spiegels. Yo, Sister, yo, NSU-Morde, 10 Morde zumeist an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, mehrere Bombenanschläge mit Dutzenden Verletzten und 15 Raubüberfälle, Tagesschau, fuck the mask, fuck the safety, yo, fuck the heartbreakers. Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst. Hier ist es so. Hier glüht das jahrhundertealte Verdammtsein der Flucht. Hier wird es zu Asche, zum Staub. Es kommt der Tag, der Drache erwacht aus seinem Schlaf, breitet die Flügel aus, sucht nach einem unbewohnten Himmel. Er schöpft neue Geschichten aus seinen wunden Stellen. Geschichten wie du, wie ich. Geschichten, die diesen Eisberg zersprengen sollen. Yo. Bis heute ist es kaum nachzuvollziehen, wie 3 untergetauchte Neonazis über ein Jahrzehnt lang unerkannt in Chemnitz leben, mit Nachbarn freundschaftliche Kontakte pflegen und gleichzeitig 10 Morde und mindestens 2 Bombenanschläge und zahlreiche Banküberfälle begehen konnten, ohne entdeckt zu werden. Parallel dazu begingen die Ermittler bei der Aufklärung der Mordserie an 9 Migranten und einer Polizistin eklatante Fehler, genau wie bei den Ermittlungen zum Bombenanschlag in der vor allem von Türken und Kurden bewohnten Kölner Kolbstraße. Obwohl Zeugen hier genauso wie bei einigen Morden 2 Radfahrer beobachtet hatten, wurde dieser Spur nur unzureichend nachgegangen. Als ein Profiler der bayerischen Polizei im Jahr 2006 die These eines rechtsextremistischen Hintergrunds entwickelte, landet diese These schnell in der Schublade und fand keine weitere Beachtung. Bayerischer Rundfunk. Und jetzt alle zusammen. Seit Jahren sind die Ermittlungsakten in Hessen unter Verschluss. Und wenn es nach dem hessischen Verfassungsschutz geht, sollen sie es auch noch jahrzehntelang bleiben, offiziell um Quellen zu schützen. KritikerInnen vermuten jedoch, dass die Behörde eigene Versäumnisse und Verstrickungen geheim halten will. Zeit Online. Yo, yo. Fuck the Holmes. Fuck the Walls. Fuck the Fire. Yo, yo, yo. Yo, fuck all the prayers.